Freitagabend, 20 Uhr. Zwei von den Weltraumaffen sind da. Hallo. Ja, Jubiläumsstream, volles Haus, ihr merkt es gleich. Ja, alle machen Party. Wir hatten noch mehr Zusagen. Die haben sich aber, die sind mit der Bahn gefahren. Das war ein Wagnis, das sie nicht hätten eingehen sollen. Nehme ich an. Ja, und deswegen sind erstmal nur wir zwei da. Aber wir sind ja praktisch von Anfang an dabei. Wa? Nee, stimmt. Der Mammon kam auch erst später dazu, ne? Ja. Stimmt, dann waren das wirklich wir zwei? Der Abel, der Mondaffe, der Dr. Rhubarb? Oder war der da schon nicht mehr dabei? Doch, der war noch da. Ach stimmt, der war am Anfang auch noch dabei. Ne? Solanum. Ja, das war die Truppe. Das war die Truppe damals. Ein paar verrückte Gamergater, die sich gedacht haben, das kann doch nicht alles gewesen sein, wo Kulturkampf ist. Wir brauchen noch irgendwie mehr Schlachtfelder. Wir müssen noch los und müssen uns noch was suchen, von dem wir uns jede Woche die Laune verderben lassen können. Ja, und jährlich grüßt das Republikatier. Genau, das ist auch sowas, was uns immer verfolgt bzw. begleitet, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen. Die Republika wird ja als Medienkonferenz gelesen, ist aber in Wirklichkeit eine schöne Propagandaveranstaltung. Wir haben ja schon öfter den gottesdienstähnlichen Charakter des Ganzen irgendwie hervorgehoben und das wird heute, glaube ich, nicht anders sein. So ist Ich es, habe ja ja. gehört, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Das ist richtig. Nämlich angeblich Rechtsextreme in Gaming-Communities. Ja, Wingu, den Taksim gab es auch mal, aber der war Der war auch eigentlich immer eher später. so eine Art Gast. Erstmal und dann war er nur so kurz da. Den OPEX haben wir vergessen. Den OPEX, wo haben wir den denn eingesammelt? War das schon vorher oder war das Das später? ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich meine aber, der wäre auch erst bei den Affen dazu gestoßen. Ich bin nicht 100% sicher. Kann Ach, der sein. beste Kanal auf YouTube. Vielen Dank, Karl Carlsen. Das ist ja zu viel des Lobes. Es gibt Ja. kaum einen digitalen Raum, in dem die extreme Rechte fern bleibt. Auch im Gaming versucht sie Fuß zu fassen. Mir schwant ganz Schreckliches. Ja, der Kraut und Tee war auch mal da, der war aber auch nur zu Besuch. Genau wie Ja. ja vor langer Zeit mal die vulgäre Anneliese, auch bekannt als Schlomo Finkelstein, uns Ja, und ein besucht hat. gewisser Sally und ein Doktorand und so, alles Menschen, die irgendwann mal unsere Wege gekreuzt haben. Genau. Alles Leute, die ja erst nach uns gekommen sind und vor uns schon lange wieder gegangen sind und Wir oder sind praktisch die Frittenbude und das Fett. genau. Bei den meisten war Ist es ja auch das eigentlich so, dass live? sie Wir diese, sind live, ja, wir aber sind da, das, was wir aber da sehen, ist nicht live. das, was wir sehen, ist nicht live. Nee. Das, was wir sehen, ist. Stapelchips, hier, die müssen uns an unsere eigenen Leute erinnern. Stapelchips, natürlich. Stapelchips ist auch immer noch da, nur der hat einen echt schlechten Dienstplan. Ja. Bleilo, ja, stimmt, Bleilo. Mann, Hallo hat Mann, auch mal Mann, Mann, mitgemacht, Mann, so ist das zweimal alles oder lange so, ja. her, ey. Bleilo. Was ist eigentlich mit dem passiert? Trägt er diese Maske noch? Stimmt, Don Alfonso war Gast, aber der war ja auch wirklich nur einmal da und Gast. Sonst Gäste? Was hat man noch für Gäste? Weiß ich gar nicht. Ja, Gäste hatten wir viele, Oh, aber wir hatten meistens ja eher so. einen AfD, nee, junge Alternative Chef, irgendein Typ ja hier, der so IB-mäßig drauf war, genau. Ja, nee, Chef, nur irgendeinen, glaube ich, von der jungen Okay. Alternative. Den War der hatten wir nicht irgendwie mal und ja, Pressesprecher den oder hatten wir auch noch. sowas? Das waren aber zwei verschiedene Leute. Mm. Das war dieser Herr Fiss, der Pressesprecher. Der andere weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Der Pixelpolitiker, war der jemals hier? Ich Der war glaube nicht bei nicht. uns, ne? Nee, das hast du dir falsch gemerkt. Aber Kasim, stimmt, Kasim, ja. ja, Kasim und Taksim, die kriege ich eh immer durcheinander. Ja. Und den Kasim, den schicke ich auch hin. Bleilo ist woke und macht öde Reaction-Streams auf Twitch. Bleilo ist woke. Ja, Ja, Dänisch das habe von ich auch Eriken war gehört. natürlich auch mal. Der hat ja ein eigenes Segment für uns aufgezeichnet, netterweise aus seinem Vergnügungspark in der Schweiz. Bleilo ist woke und macht Reaction-Streams auf Twitch. Alter. Die Welt geht zugrunde. Ist bald vorbei, glaube ich. Wie kann man denn, nachdem man das selber mit angeguckt hat, dann auch noch woke werden? Tja, ja, was ja eigentlich, Hat Bleilo obwohl das wir selbst gemacht? das Oh, dann passt, hatte er Hilfe aus dem das passt ja im Weltall. Endeffekt ja auch zu dem Thema von heute wieder, wo also es heißt ja immer, dass GamerGate so dieses ultimative Ding gewesen wäre, um die Leute rechts zu machen. Aber wenn man sich die mal anguckt, die da damals waren, ich sag nur so eine Shoe-on-Head zum Beispiel, die war ja auch eine von den ersten und eine von den größten. Und die ist ja auch komplett in diese linke Ecke abgerutscht. Wobei die natürlich auch noch Ja, viele. naja, aber sie ist immer noch ganz schön kontrovers, wenn ich mal was von ihr lese. Also für jemanden, der woke sein will. Ja, das stimmt. Also, sie hat ja auch mal Ja, irgendwie bei gemeint. Sally ist das auch so, das stimmt, Wingo. Ja. Das stimmt, das haben wir leider auch dann relativ schnell bemerkt. Aber gut, Sally war Rainer ja eh nicht so Schauder war mal drin. zur Gast, davon Ja. distanzieren wir uns. Ja, Rainer Wir Schauder war ja distanzieren. sogar. Rainer Schauder war ja sogar in unserer 1000-Abos-Sendung zu Gast. Und damals haben wir auch einen Republika-Beitrag von über Gamergate gesehen. Nämlich, das war damals die Frau Wiczorek. Die hat ja auch mal einen Vortrag gehalten, noch ein Die paar einen Jahre Platz im vorher. Herzen unseres Mitaffen Stapelchips hat. Ja, aber von Rainer Schauder haben wir uns, wie gesagt, distanziert. Das wollen wir nicht mehr. Und natürlich, ich weiß nicht, wer das gerade gesagt hat. Ah, Nuke Clock hat das gesagt. Natürlich geht es hier nicht nur um die Leute, die vor dem Mikro waren, sondern auch um die Leute, die uns zugehört haben. Und ich kann das immer noch nicht ganz glauben, dass wir. Wenn man auf YouTube sich diese Stunden anschaut, die Leute den Content gesehen haben, insgesamt addiert, das sind so unglaubliche Zahlen, dass ich schon vor Jahren irgendwie nur noch den Kopf schütteln konnte und baff sein konnte, wie viele Leute unseren Unsinn hören. Und ich finde das jeden Tag eigentlich ein Privileg, dass man reinkommt und es sind Leute da, die hören einem zu und reagieren und finden das auch noch gut, was man macht. Also zumindest jetzt nicht alle jedes Wort, aber halt den Grundtenor dessen, dass man überhaupt so eine Sendung macht. Und Leute, die sich jede Woche irgendwie die 3 Stunden Zeit nehmen oder 4, um sich den Unsinn anzuhören oder den dann in der nächsten Woche auf der Fahrt zur Arbeit hören oder was auch immer. Das ist ja nicht jetzt das Jubiläumsding, damit wir uns hier feiern, sondern das ist dann eigentlich euer Jubiläum, weil ihr seid diejenigen, die es auf 10.000 gebracht haben, nicht wir. Und ohne euch gäbe es uns nicht, wahrscheinlich. Also wir haben mit 7 Leuten angefangen, das weiß ich noch. 7 Leute haben damals unseren Stream eingeschaltet beim ersten Mal. Dann waren es zwischendrin mal ganz schön viele, jetzt sind es wieder ein bisschen weniger, die uns live gucken, was halt an einer unglücklichen Konkurrenzsituation liegt, großenteils, glaube ich. Aber die Das haben wir sind nicht zu Screws. verschulden. Wir haben unseren Termin nie verschoben. In dem Sinne vielen Dank für eure langjährige Treue und auf die nächsten paar Jahre. Ja, ein bisschen ist aber stark untertrieben. Also wir hatten mal 400 Live-Zuschauer. Jetzt sind wir auf 100. 150, wenn wir uns anstrengen. Ja, ist was in dem Dreh, ja. Alles ist schon ein bisschen weniger geworden, auf jeden Fall. Und unsere Gesamtwiedergabezeit ist im Moment 1,7 Millionen Stunden. Ihr Ärmsten. 1,7 Millionen Stunden, Leute. Alter Schwede. Hallo, Hey. Mammon. Hallo, guten Abend. Ich weiß noch, dass ich 2015 oder 16 nach Gamergate gesucht habe auf YouTube und da seid ihr die einzigen, die irgendwie vernünftigen Content hatten, ein bisschen was besprochen hatten zu dem Thema und so weiter. Und ich mir dachte, an die wende ich mich doch mal demnächst. Und da bin ich immer noch. Eine gute Entscheidung. Wer war damals noch dabei? Sally, glaube ich. Sally kam erst hinterher sogar noch. Später noch, ne? Ja, ist ein paar gerade schon durchgegangen. Wir sind die Reihe gerade schon durchgegangen. Wir haben gelernt, dass Bleilo auf Twitch Reaction-Streams macht und woke ist. Aber vorsichtig. Ja, habe ich schon gesehen. Echt? Ja, du hast es auch schon mitgekriegt. Siehst du, ich kriege immer alles als letztes gesagt. Ja, gut, ja, Twitch ist nicht unsere Welt, also meine zumindest nicht. Twitch. Der Älteste in dem ganzen Haufen ist ja Chris sozusagen. Ja, Der genau. Ich bin ja war einer von am den allerältesten dabei. Founder and CEO of. von den Gründungsmitgliedern unseres Vorgängers, ne, des GEMAG Deutsch-Kanals. Da war ich ja von Stream 1 mit dabei, ja. Und ich bin da Das. ja auch mehr erstmal als Gast eingeladen worden und dann aufgrund der Chemie und Kompatibilität bin ich öfter da Wir gewesen müssen uns alle ein bisschen hochschleimen. ja, das Ganze lief ja damals so, nochmal in Erinnerung schwelgen. Ich muss das, glaube ich, auch nochmal raussuchen in den Tweets von damals. Aber als GEMAG halt richtig hochgekocht ist, noch in den ersten Tagen und Wochen. Da haben ja die Englischsprachigen eigentlich angefangen, regelmäßig Streams zu machen, wo sie drüber gesprochen haben. Und ja, in Deutschland gab es sowas halt nicht. Und da hatten wir uns halt damals einfach bei Twitter irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer da wen gefragt hat oder so, aber es waren halt so die ersten drei, vier Leute, von denen ja dann eigentlich nur ich und der Arkham und hier der Old Gamer übrig geblieben sind. Jo. Dann für den Stream war jetzt mehr als, aber der Smart Cookie hieß er, glaube ich, der war auch noch ein paar Mal dabei. Aber die anderen, der André Dall, ich weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnert, Oh ja, unser stimmt. Norweger. Und Nee, ich nicht, aber. ja, die ersten waren auf dem Kanal von einem, der sich German Gamer nannte. Das Das war war, ein glaube ich, auch der Deutscher. Old Gamer, Nee, oder? nee, das war ein anderer. Das war ein Deutscher, der in Amerika lebt und dann war es irgendwie über Weihnachten 2014 und dann gesagt, ich fliege zurück nach Deutschland und danach haben wir von dem nie wieder was gehört. Und keine Ahnung, ob er dann die Wiedereinreise nicht mehr machen durfte, es sei denn, er sagt sich los von allem Gamergate oder so, keine Ahnung. Ja, aber gut, dann schauen wir noch mal, was uns. Ja, die Leute kredenzen, oder? Genau, was ist denn 7 Jahre später jetzt mit dem Gamer geht los? Das Ist das erfahren wir immer jetzt noch? wahrscheinlich. Kann ich da mitmachen? Muss ich mal fragen. Muss ich da Frauen drangsalieren und Ja, hallo, hassen? herzlich willkommen zu unserem Ja, hat er Versuch World of gesagt. Hatecraft Rechtsextreme in Das Gaming-Communities. Mein Name ist Mick ist Prinz eine und geile zusammen mit meinem Konsole. geschätzten Kollegen Virtuang habe ich heute das große Vergnügen, mit Ihnen und mit euch über Rechtsextreme in der Gaming-Kultur zu sprechen. Virt und ich sind beide leidenschaftliche Gamer. Wir zocken. Okay, der gute Mann ist doch von der Arbeiter-Stiftung. Ich dachte, er wäre nur irgendwie von diesem Vielleicht kleinen Pixel, den ist Faschisten. diese ganze Kein-Pixel-den-Faschisten-Sache so eine Geschichte, wo jemand die Hand im Arsch hat, weißt du? Die dann bis hochgeht und das Gesicht bewegt und die Arme und so. Schon möglich, ja. Auffällig nur, dass das mal wieder eine Gruppe Weißer ist hier, ne? Überhaupt bei der Nee, Amadeo-Antonio-Stiftung aber auf den nebendran steht doch Veranstaltungen und jetzt so. gleich extra ein Charakter aus einer anderen Region der Welt. Ach so. Dann nehme ich das erstmal zurück. Kurzfristig. Zocken quasi schon seit wir klein sind und beschäftigen uns schon sehr lange mit Videospielen, aber auch mit den Geschichten, die um Videospiele erzählt werden, die in Videospiel-Communities erzählt werden. Gleichzeitig sind wir aber eben auch Teil der Amadeo-Antonio-Stiftung, einer Stiftung, die sehr. Also können wir leider nicht ernsthaft darüber reden. Also wisst ihr eigentlich schon, was wir sagen wollen? Gamer böse, rechts, rechts, böse, Ja, böse. genau, das ist unser Niveau, das oberste. Kauft unser Buch. Nein, kauf mein Buch. Ja, eben, Miete pro Hey. Kopf und Knicklicht kaufen. Hallo, Abel. Hi. Hallo Jungs, sorry für die Verspätung. Wir sind schon mal eingestiegen. Ja. Als auch nur im ersten Satz, ne? Er hat gerade Ja, mal Hallo genau. gesagt. Gerade nur Hallo gesagt, ja. Und er ist Amadeo-Antonio-Stiftung. Das hat er Oh auch Gott. gesagt. Und sie geben alle seitdem sie klein sind. Also mit anderen Worten, sie sind alle Die schon haben lange. wahrscheinlich zusammen mit der Kebekus in einem Clan gespielt. Wahrscheinlich. Und sie immer Das heißt. sexistisch beleidigt und deswegen geht sie jetzt davon aus, dass es bei allen so ist. Nehme ich Also, mal an. wenn er von der AA-Stiftung kommt, ist er ein professionell geschulter Kulturmarxist. Also, wir haben es dann heute mal mit einem Profi zu tun. Ja, ich glaube auch nicht, dass die da umdrehen. Ich denke, es wird wahrscheinlich eher Survivor Bias sein, oder? Ja. Nur die Leute kommen durch, werden genommen. Und ich meine, guck mal, er hat wenigstens schon mal, also die Optik passt schon mal, er hat der Klientel passend, so diese Schiebermütze aus dem linken Spektrum auf. Also passt schon. Bändchen am Arm, Tattoo. Ja, wie kann der denn links sein, wenn er noch seit seiner frühesten Jugend spielt? Also, ich dachte, das wäre eine Pipeline. Und die haben Er so hat eine ein Sch besonders gut trainiertes Immunsystem. so eine Schellack-Schicht oder Wahrscheinlich. so. Er ist so links, dass er noch nicht mal durch Spielen rechts wird, oder wie? Ja, genau. Ja, kann sein. Oder Slick Euphi erwähnt gerade so, ja. Also könnte sein, dass Tofu irgendwie synthetisiert. Vielleicht wurde auch täglich dagegen gehalten von oben oder von den Eltern Ja, stimmt, die haben so ein Seil an ihm befestigt. Immer wenn er ein Stück oder nach rechts ist, so. haben Ja, sie wieder so, genau. zack, wie bei einem Hund, weißt du? Bleibst du jetzt hier? Kein Fußbreit. Mick. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unternimmt. Und seit 2020 haben wir quasi das Privileg, diese beiden Themenkomplexe miteinander zu verbinden. Wir haben ein Projekt auf die Beine gestellt, das seht ihr hier unten links klein als Logo Good Gaming, Well Played Democracy, mit dem wir oder bei dem wir vor allem darüber sprechen wollen, wie eine laute Minderheit von rechtsextremen Accounts, rechtsextremen Akteuren eben auch die Gaming-Kultur zu instrumentalisieren versucht. Das ist eine Ist laute das dann Minderheit, das betonen wir. ist das jetzt so ein Label, so ein Gütesiegel sozusagen, oder wie das bei Lebensmitteln immer machen? Naja, das GG ist natürlich eine Anspielung auf Gamergate. Ja, Das ist ja schon. Oder? klar. Nee. Aber, GGG ist ja selber schon eine Anspielung auf Good Game. Also, weiß was nicht, was die da meinen. Aber ich finde halt diese Grafik recht so geil armselig. Dieser hingewichste Photoshop mit dem Amadeo-Antonio-Stiftung da vorne drauf und die geilen Sterne um das Ding rum. Und das Männchen auf dem Screen. Wenn man, wer uns nicht zuschaut, also da ist auf dem Screen von dem Automat ist ein Drache oder eine Schlange, die kommt von rechts und auf der linken Seite steht ein Männchen, streckt die Arme aus und hat ein Herzchen über sich drüber. Das stellt für mich so ein bisschen auch dar, wie diese Leute in Bezug auf politische Gefahren ticken oder auf Gefahren überhaupt. So, Das war bald, gegen bald, Game. bald kein Strom mehr, genug für alle, komm her, Schlange, küss mich. Ja. Stark, auf dem Automaten den Aufkleber von ihm, der ist gut, ne? Ja, würde ich auch sofort Geld reinschmeißen, wenn auf dem Automaten, Ja. also würde ich doppelt so viel spielen, wenn da vorne Amadeo Antonio Stiftung draufstehen würde. Wie heißt denn das Spiel? Fight? Das Spiel heißt, oh mein Gott, das heißt Fight for Diversity. Ja, Ich das mag ist nicht wahrscheinlich mehr. ist das ein Foto einfach von der echten Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist einfach dieser Automat. Und du musst da Geld reinschmeißen, ganz viel Geld reinschmeißen und dann diese Sticks da irgendwie drehen. Und am Ende sagt es dir, du hast leider Und der nette verloren, Oma aus. weil du irgendwas gesagt hast, was uns nicht in den Kram passt. Und deswegen bist du leider einer von den Bösen. Müssen wir dich leider aus der Gesellschaft ausschließen. Veronika schreibt morgen einen Artikel über dich. Du Insel. Tun wir immer wieder. Und in unserem Projekt wollen wir vor allem monitoren. Was passiert da überhaupt? Was sind die Narrative? Was sind die Plattformen? Was sind die. Was sind diese Behauptungen von Leuten, die wir gut finden? Weil monitoren tun wir da gar nichts. Wir Und lesen die sollen nicht uns überwachen, ne? den Quatsch durch, den andere Leute schreiben und wir behaupten irgendwelche Dinge über hier Minecraft, Hitler und diese ganzen Geschichten, wo sich ja das halbe Internet drüber lustig gemacht hat, über wie Hanebüchen diese Beispiele sind. Ne? Also es gab ja, es ist auch schon wieder 2 Jahre her oder so, oder 3 sogar schon, ne? Da gab es ja mal diesen Frontalunterstrich, war das. Beitrag, wo ja auch der So. Herr Huberts, den wir ja auch kennen, da als Experte aufgetreten ist. Und da haben sie ja diese ganzen Beispiele aufgebracht. Und ja, da sind sie ja von den Leuten, die nur ein bisschen Ahnung haben, Space Rocks und so, haben die ja ganz schön nass gemacht mit dem Quatsch. Und das ist ja auch nie wieder was passiert. Die halten weiter ihre Vorträge alle ganz friedlich und Bei der Republika, wie gesagt, also das sind ja fünf Sachen von der Bundesregierung. Ich habe zwar mal gesagt Ministerien, aber ich glaube, da sind auch so ein paar so Beauftragtenstellen irgendwie mit bei, die ja keine eigenen Ministerien sind, aber auf jeden Fall fünf Sachen, die zur Bundesregierung dazugehören, schieben da Geld rein in diese Republika-Veranstaltung, damit sie stattfinden kann, damit dann so Leute wie die da den Leuten ihre Märchengeschichten erzählen können. Das ist schon echt übel. Die Akteure, die hier von der extremen Rechten genutzt werden. Gleichzeitig wollen wir aber immer auch darauf hinweisen, dass es viele Gegenbewegungen gibt. Und wir wollen mit Videospielerinnen vor allem darüber sprechen, wie kann man sich denn wehren gegen Hass im Netz? Wie kann man sich wehren gegen Anfeindungen im Gaming? Und wie kann man gemeinsam mit Gamerinnen dazu beitragen, dass diese laute Minderheit von rechtsextremen Accounts nicht größer wird? Genau, und unser Fokus liegt dabei nicht so sehr auf den Spielen. Das ist auch natürlich ein Teil davon. Wir kommen nicht drum herum, ab und zu auch mal ein paar Spiele reinzugucken. Wir kriegen öfter auch mal Anfragen von Lehrern oder Leuten aus der politischen Bildung, dass wir mal dieses oder jenes Moment mal, Spiel Moment einsortieren mal. sollen. Moment mal, Manchmal ihr kennen müsst, ihr kommt nicht daran vorbei. Ich finde das geil. Er hat eingeleitet mit, er ist irgendwie ein, es ist ihm ein Vergnügen, dass er heute über Rechte sprechen darf. Dann hat er gesagt, es ist ihm ein Privileg, dass er Rechte und Games verknüpfen darf. Jetzt sagt der Otto hier, wir kommen nicht daran vorbei, auch mal in ein Game reinzugucken. Ihr lügt mich doch an. Ja, Ja, was das ist denn? halt wie in so einem Buchclub, wo die halt sich alle nur zum Wein trinken treffen und nicht zum Lesen. Und es mit dem Buch dann nur so ein vorgeschobener Grund ist. Und genauso fühlt sich das da gerade an, nur dass deren Thema halt Kulturmarxismus ist und Gaming halt Das irgendwie, klingt aber halt so ein bisschen wink-wink-natsch-natsch-mäßig, so nach dem Motto, oh, wir kommen ja nicht dran vorbei, dass sie uns auch mal irgendwas schicken, wo wir uns dann zu äußern sollen, tralala. Ja, irgendwas, einmal halt diesen Dingsbums-Manager da, wie ist das Teil nochmal? Mafia-Manager, keine Ahnung. Nee, hier von diesem 1%-Verein. Ach, du Boah, meinst. ich hätte nur den Eindruck, dass die bei der Amadeo jetzt die Mitarbeiter irgendwie Hab's durchwechseln. vergessen, wie dieser Unsinn von der IA geworden ist. Generation Identity oder irgend so ein Scheiß, ich weiß es nicht unbedingt. Nee, halt dieser Plattformer, den sie Ja, hatten, ich mit dem, weiß ja, wo. keine. Das ist auch egal. Der Das Chat Ding weiß so ist. ein Mist sicher. Wie hieß das denn? Ist schon, manchmal gucken wir da noch erst drauf, aber unser Heimat Hauptfokus sind Defender. wirklich. Ach so, Heimat ja. Defender. Ja. Die Communities, die Leute, die in den Spielen drin sind, GamerInnen in allen Formen und Farben. Und mit denen versuchen wir zu arbeiten. Wir gucken uns halt an, was ist in diesen Foren los, was ist auf den ganzen Social Media Plattformen los, aber Ja, vor die allem typische halt Gaming-Plattformen Gesinnungsschnuffelei, an sich. Das ist so unser Hauptfokus und da gucken wir mal drauf das, und da ja, werden wir auch es nicht. kommt einem so ein bisschen vor, als würde hier gerade der MFS so sein, eine seiner, ja, wir haben uns jetzt auch das Thema Gaming in die Lupe genommen. Die beiden jungen Herren kümmern sich jetzt hier um die Überwachung der Nachrichtenflüsse im Bereich Fernseh, Telespiele oder was? Wofür brauchen wir Ja, den? vor allem Wer jetzt, wenn hat sie ihn so ernannt? als wenn sie in die Games gehen würden, um zu gucken, wer da ist und ob der dann rechts ist oder so. Und dann Ja, haben sie die ein tun rechtes auch wieder Spiel. so, also was da natürlich bei rauskommt bei diesem Ding, ist auch das alles, was wir kennen. Das sind diese drei Gruppen auf Steam, die dann irgendwie Breivik heißen. Und das soll dann Ja, das irgendwie. auch. Die lauten Stimmen sind das, die lauten rechten Stimmen. Ja, die kleine Minderheit, die das ja auch ist, Genau. aber das andere Zeug ignorieren sie alles weg. Also irgendwie die gleichen Gruppen, die es da gibt von türkischen grauen Wölfen, mit denen haben sie nichts am Hut, das ist auch Rechtsextreme. Und die ganzen Antifa-Gruppen, die es da gibt, mit denen haben sie auch nichts am Hut, die kommen auch nicht vor, weil das sind ja sowieso auch die Guten natürlich, ne? Ja. Und das ist ja eh kein Problem, ne? Dass irgendwelche Leute mit so Sachen wie, ja, das ist hier nur Antifaschismus und so. Und hier kämpfen für das Gute und so, dass damit Leute radikalisiert werden, das kommt denen ja gar nicht in Plan. Das ist ja alles in Ordnung, das ist ja alles bestens. Da braucht man Ich sich nicht bringe das wundern sogenannte und so Sachen. gute Radikalisierung. Ja. Genau. Da wirst du erst ein richtiger Mensch, wenn du so radikal bist. Wenn du nicht so Ja, es ist radikal bist, bist du ein Aktivismus, ne? Täter. Das Aktivismus gegen das Böse halt. müde zu sagen, es gibt nicht die eine Gaming-Community, sondern es ist eine ganz wild gemischte Gruppe. Und wie gesagt, eine kleine Gruppe davon bezeichnet sich selber auch gerne als rechtsextrem und versucht da stumm zu machen. Und wir gucken, wie man damit umgehen kann, wie man Leute stärken kann im Umgang mit Hass und Hetze. Und das speziell halt im Gaming, in den Communities. Bezeichnet sich selber gern als rechtsextrem. Und dann... Ja, ist aber auch irgendwie so ein bisschen wie im Rest der Gesellschaft, ne? Mit den Gaming-Communities ist irgendwie nichts Besonderes. Da gibt es welche, die sind so rum, da gibt es welche, die sind andersrum. Und spielen, das ist irgendwie gar nicht wirklich was zu tun, ne? Mit den Games. Ja, aber mit dieser Ansage, dass sie sich selber so bezeichnen, können sie ja schon mal nicht Gamer geht meinen, weil da bezeichnet sich kein Mensch selber so. Richtig. Also ich war der Anführer von Gamergate damals. Ios Pack, hier der Marxist. Genau, und unser Talk heißt jetzt World of Hatecraft. Und einige von euch würden wahrscheinlich vermuten, dass wir euch jetzt die nächsten 30 Minuten zukleistern mit den furchtbarsten Beispielen aus der Videospielwelt oder aus den Videospielwelten. Mit Beispielen wie zum Beispiel dem hier. Das ist so der Klassiker, wenn über rechtsextreme Spiele gesprochen wird. Einer der ersten Versuche von Neonazis, auch im Gaming-Bereich Fuß zu fassen. Das ist 1980 erschienen und nennt sich KZ-Manager. Das war eine Spielereihe, die damals für den Commodore 64 erschienen ist. Ist ein Spiel von Neonazis für Neonazis. Alter, war euch vielleicht das Original nicht flashy genug? Waren da nicht genug Symbole drauf und nicht genug Blut im Hintergrund? Ich gehöre nämlich zu den Kindern, die einen Commodore 64 hatten. Und ja, irgendwann habe ich auch diese Diskette mal in meinem Laufwerk gehabt. Weil ja jeder, der einen Commodore 64 hatte, irgendwann mal heimlich, wenn er die Eltern nicht da waren, in das Laufwerk geschoben. Und es ist ein fucking Nummernspiel. So, man kann dann jede Runde eingehen, wie viele Wachleute stelle ich wohin und was mache ich mit Gefangenen etc. pp. Und das hier mit Türken kaufen, Arbeitsleute, sowas gab es da gar nicht. Aber das hier sieht natürlich viel flashier aus. Er erzählt, ja, das ist zuerst für den C64 erschienen, zeigt aber halt, wie gesagt, ist ja auch eindeutig an den Designelementen wie den Buttons oben erkennbar, dass das nicht C64 ist. Lächerlich. Ach so, auch das ja. Noch. Ja, ganz schön Unterschied. Da steht da noch Millennium daneben übrigens. Ja, wegen der Änderungen. Die... Darum geht, unser kleines Inselparadies zu managen oder unsere Stadt aufzubauen oder unsere kleine Farm aufzubauen, sondern wir managen ein Vernichtungslager, ein Konzentrationslager. Das Spiel war relativ schlecht programmiert, relativ rudimentär programmiert und wurde damals auch 19. Tja, das ist ja weil die Preschenquest-Bashing, oder wie? ...1989 indiziert. Es gab dann nicht nur ein Bewerbungsverbot, sondern auch ein Verbreitungsverbot. Nicht nur, weil es so grauenvoll aussieht, sondern weil es halt vor allem ein rechtsextremes Spiel ist. Und wir könnten euch jetzt die nächste Zeit weitere Beispiele zeigen und nur diese Beispiele zeigen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen in einem das ersten stimmt Teil überhaupt erst nicht, dass sie davon Unmengen an Beispielen zeigen könnten. Zumindest nicht aus der Zeit und zumindest nicht aus dem westlichen Kulturraum. Kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich nicht gesehen, gibt's nicht. Also, dass irgendein Depp zu Hause ein Nazi-Spiel programmiert hat, ja, das kann sein. Aber wirklich Sachen, die in der Richtung ging von Professionalität wie das, was wir hier gerade sehen, so ungefähr. Ja. Vergiss es. Und es gibt doch heute auch, ich meine, ich finde das auch geschmacklos, aber es gibt inzwischen für alles irgendwie, für Friedhöfe, für Gibt es doch nicht auch ein Spiel, wo du mit Stalin irgendwie eine Romanze machen kannst auf Steam? Ja, das finde ich jetzt nicht so, aber ich meine, Du kannst diverse Menschheitsverbrechen in Computerspielform. Ja, und du kannst dich auch mittlerweile auf jede Seite schlagen, so ungefähr, ne? Und eben auch mit deutschen Du kannst den Zweiten Weltkrieg, First Person, Realtime, was du willst. Genau. Ja. Ich meine, ja, dass dir das nicht gefällt, ne? Und dass mir das nicht gefällt, Mick, ist okay. Und wir müssen das halt auch nicht spielen und so, aber solange da halt wiederum keine verbotenen Dinge drin sind, strafrechtlich zu verfolgende Dinge. Warum, ja, dann existiert sowas halt für komische Leute. Es gibt ja auch diverse sexuelle Spielarten, wo man halt dann denkt, okay, trag eine Hundemaske, mach das, lauf am Boden rum, mach das, lass mich bitte in Ruhe. Ja, und außerdem meinen sie auch immer, dass es halt irgendwas ändert. Also irgendwelche Menschen ändert, deren Einstellung ändert oder so. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. Und dazu haben sie ja, fehlt ja bis heute der Beweis. Sie sind ja auch selber der Meinung, dass das halt nicht klappt bei Gewalt. Aber bei diesen Sachen soll das dann jetzt irgendwie gehen, weil das ja alles unglaublich verführerisch und toll ist. Irgendwelcher. Ja, das klappt, da was zu ändern. Nazi-Kram. Ja. Aber ob das klappt, da was zu ändern, das lasse ich ja nur für fraglich. Und außerdem ist es eigentlich hauptsächlich so eine Gesinnungsschnüffelei, ne? Und das an sich ist ja schon nicht in Ordnung eigentlich. Was haben die da rumzufen, ihre Zeit zu vertrödeln? Ja, wir brauchen halt diese Beispiele, um diesen ganzen Leuten zu sagen, guck mal, wie extrem. Und ja, das ist doch eine gute Arbeit. Ich krieg das nicht mit, aber wir gucken hier nach und wir schauen uns das an, gibt uns Geld. Weißt du, wenn du beim Amadeo Antonio Franchise anfängst, dann musst du halt einen Hook haben, weißt du? Mit dem musst du halt, die geben dir ein bisschen das Geld und das Netzwerk und so, aber ja, die Spenden musst du dann einfahren mit deiner Idee. Und das was ich will, so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, so ein bisschen ist auch diese, ja, die Schwemme, sagen wir mal, der Geisteswissenschaftler, die überall sich bemerkbar macht. Und ja, dann kommt dann eben sowas bei rum, was man nicht unbedingt braucht. Oder es wird Politarbeit draus gemacht, die dann eben bezahlt wird und so. Und die Leute glauben möglicherweise, sie tun da was Sinnvolles oder was Richtiges und Wichtiges oder so. Ja, und sind aber eigentlich nur mit so einer Politarbeit beschäftigt. Also das finde ich eine komische Entwicklung auch, wenn die beiden hier, die könnten doch auch ein Tischler sein oder so. Mich erinnern die beiden irgendwie an dieses Meme, wo so eine Comicfigur zur anderen sagt, du musst dich für eine der Ideologien entscheiden. Und dann The Virgin Windmill, also so ein verkrüppeltes Hakenkreuz. Mhm. Und auf der anderen Seite die Starving Sickle. Wo du halt eine verhungernde Sichel hast. Und ja. mir kommen die so irgendwie vor, so als ob die das halt so zwanghaft rein ideologisieren wollen, dass du dich jetzt für irgendwas entscheidest, während die Leute eigentlich nur zocken wollen und eine gute Zeit haben wollen. Und eigentlich nicht irgendwas Politisches haben wollen. Ja, auch richtig, dass das ja nicht so eine Zweiseitigkeit ist, sondern eine Dichotomie oder wie das dann heißt. Weißt du, und die eine Figur in dem Meme, die antwortet dann nur, I don't want either of these. I just want to game. Weißt du? Ja, und ich glaube, Tischler wird, glaube ich, auch schwierig bei dem Herrn auf der rechten Seite. Zumindest müssen wir auf seine eine Hand achten. Ach so, ja, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Dass es auch sehr viele positive Aspekte in der Gaming-Kultur gibt und sehr viele positive Entwicklungen, die auch nicht zu kurz kommen dürfen. Genau, bevor wir dahin kommen, müssen wir noch mal kurz was anderes aufnehmen. Wir kriegen oft mal so ein bisschen Gegenwind. Das hier ist der ehemalige Innenminister Horst Seehofer und der hat nach dem Anschlag in Halle gesagt, jetzt müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Was war passiert? Der Attentäter in Halle hat Gaming-Plattformen benutzt, um seine Tat vorzubereiten, aber auch zu verbreiten, zu streamen über Twitch etc. Und dann war ganz klar die Verbindung Gaming und Gewalt quasi dort und der Innenminister sagte dann, jetzt ist die Gaming-Szene dran. Das ist so ein Vorurteil, mit dem wir mal aufräumen müssen. Die Gaming-Szene an sich ist nicht jetzt irgendwie rechtsextrem oder gewaltfördernd oder sonstiges. Da gibt es eine ganze Menge Studien zu. Wenn ihr mal viel Zeit habt, könnt ihr euch das alles durchlesen. Das ist aber etwas, auf das wir immer wieder stoßen. Wir müssen erstmal so ein bisschen aufweichen und Verständnis für Gaming, für Leute, die sich in diesen Gaming-Räumen befinden, aufbauen quasi. Aber guck mal, wenn es da nichts gibt. Der werte damalige Innenminister ist aber halt auch in seiner Jugend mit Lochkarten an den PC gelaufen und nicht an den Bildschirm. Und da kann man sich dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn er sagt, man muss die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Das ist halt einfach nach einem Anschlag irgendwas sagen, dass man das Gefühl bekommt, dass die Politik was macht. Und was, also ich keine Ahnung, ich kann mir nicht so vorstellen, dass er wirklich einen Überblick über die PC-Sachen generell hat. Ob das jetzt Games sind oder ob das mit einem Umgang mit einem Tablet oder mit einem Mobiltelefon ist, weil der Mann einfach aufgewachsen ist, wo die Technologie noch ganz anders war. Also, keine Ahnung. Ja, und das ist halt schon so, dass sie es immer so haben wollen, wie sie es gerade haben wollen. Ne? Also dieses Gamer-Szene in den Blick nehmen, das ist ja genau das, was Sie auch sagen. Wir monitoren hier. Ja, sie haben das Aber wenn genau er so das jetzt sagt, gemacht. dann ist das natürlich schlecht, weil das ist ja dann verallgemeinernd oder keine Ahnung wie, aber bei denen ist es jetzt wieder gut, weil die sagen uns ja den Unterschied dann. Die sagen uns ja dann genau, nee, nee, nee, wir müssen ja nur die einen Leute hier hassen. Die kleine Gruppe, ne? Ja. Die isolierte kleine Gruppe, eine Clique praktisch. Damit wir dann zeigen können, wie toll es eigentlich auch ist und warum wir beide dauernd zocken und andere Leute auch. Und damit wir jetzt nicht die Horst Seehofer Killerspielkeule rausholen, wollen wir euch eben erstmal zeigen, was gibt es denn so an positiven Entwicklungen. Und wir starten einfach mal mit einigen Spielen, die. Na, was glaubt er? Was steht auf der Liste? Gute Frage. Super Mario oder nochmal Depression Quest Kack genau. Simulator, keine Ahnung. Da stehen garantiert so ein paar schöne Antikriegsspiele auf der Liste, wo man irgendwie Opfer in Kriegszeiten durch irgendeine zerstörte Stadt schicken muss und so. Sie sprechen auch sicher wieder über Papers, please. Könnte ich mir Ja, oder vorstellen. dieses Spiel, wo du Terroristen bekämpfen musst und der Winning Move ist, dass nur ein Terrorist sich in die Luft sprengt und wenn du dann wenn du den nicht abschießt, dann tauchen keine weiteren Terroristen auf und das kannst du ganz am Anfang machen und wenn du es nicht machst, dann kommen immer mehr Terroristen und du verlierst den Überblick. Also. Nee, so tief sind sie nicht drin in dem Thema. Glaube ich auch nicht. Es gibt Also so nicht so Spiele, die tief brauchen wie nicht. das Beispiel von Abel jetzt. Aber da gab es ja natürlich noch das eine Spiel, wo ja alle Sachen von Anita Sarkeesian umgesetzt worden sind. Ach so, ja. Nämlich hier The Last of Us 2. Oh. Das darf natürlich nicht fehlen. Was ist das? Ja, aber sonst, ich weiß auch nicht mehr genau, vielleicht war auch Sunset dabei. Ja, mal gucken. Ja, es gibt noch Spiele, da kann man die Bibel durchspielen. Vielleicht sowas noch dabei. Nee, Schau. so sind sie auch nicht drauf. Aber halt Oder den Marxismus gewinnen lassen oder links-identitäres sowas. Zeug, das braucht man natürlich. Ne? Also sowas wie Papers, Please, das ist natürlich richtig. Das kommt, glaube ich, auch gleich. Last of Papers, Us Please ist 2. aber, ich kann es nur 100 Mal sagen, ist ein super Spiel. Weil es ist nicht links oder woke oder irgendwas. Es zeigt Ja, die einfach nur, denken das was aber. Ne? totalitäre Dinge Das sind. haben wir aber gemerkt, dass diese Leute ja genauso wie bei Ja. 1984, die sehen sich ja selber nicht da drin. Die denken ja, das wäre ihre Opposition, die da charakterisiert wird. Die deutlich diverser geworden sind in den letzten Jahren. Gerade so der Indie-Game-Bereich ist schon seit sehr vielen Jahren aktiv und sorgt mehr und mehr dafür, dass Repräsentation von marginalisierten Gruppen ein Thema wird und das Thema Nee, nee, nee, nee, Diversität immer nee, größer. nee. Ihr sorgt dafür, dass ihr ein homogenes Ökosystem mit einem Gedankengut werdet, indem ihr alle Leute versucht rauszumobben, die nicht nach eurer Pfeife tanzen. Das ist im Indie-Game-Sektor los. Und glücklicherweise Ja, können genau. Indie-Gamer ohne so eine Szene ihren Kram entwickeln und können ohne euch auch an euch vorbei gute Sachen zum Erfolg bringen. Und das ist wirklich ein Geschenk, dass das so ist, weil Ja, eine Indie-Szene, die nur aus eurem kuratierten Scheißdreck besteht, wird sich kein Schwein ansehen. und das haben die Leute auf jeden Fall gemonitort, diese Indie-Szene und was für ein Nepotismus es da gibt, wie sich diese Leute da. Ja, wie war der Spruch von Lee Alexander? Chill Friends, fuck Essex. Ja. Das ist Make die. money. Chill friends, make money, fuck ethics. Ja, steht oben drüber über eurer tollen Indie-Szene. Wird, aber auch größere Produktionen sorgen eben dafür, dass diese Themen präsenter werden. Hier eins meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre, The Last of Us Part 2. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist eben der zweite Teil einer Zombie-Apokalypse, sage ich mal, oder es spielt in Und einer ich fand's Zombie-Apokalypse. geil, weil die lesbisch sind. Deswegen fand ich das Spiel gut. Oder was? Was kommt jetzt mit dem Bild? Ich Naja, meine. weil natürlich, ja, das ist die Repräsentation natürlich. Und ansonsten, wie ich ja gerade schon gesagt habe, sie haben ja wirklich in diesem Spiel alles, was Anita Sarkeesian ihnen aufgegeben hat an Hausaufgaben, haben sie ja erledigt. Also Neil Druckmann ist herbeigegangen und hat ihre ganzen Tropes genommen und hat sich gedacht, okay, wie wandle ich die jetzt um? Also statt dass man als Anregung irgendwie die Frau umbringt, hat er den Typen umgebracht, die Vaterfigur. Na. Ist ja auch voll was anderes, ne? Ist ja Ja, nicht der gleiche total. Mechanismus, ne? Weil ist ja ein Mann, hat ja einen Penis, haha, oder ja, wer weiß. Ja, müsste man gucken, wenn man ihn erschossen hat. Ja, und dann tun wir natürlich noch was gegen Frauenfeindlichkeit, indem wir irgendwie die das dann macht, dann irgendwie zum Protagonisten umdrehen, dass man die dann auch spielen muss. Und dann soll man da irgendwie dann Sympathie für entwickeln oder so. Aber hat nicht geklappt. Haben die Leute halt gesehen. Ey, wie kann man sich so aufregen, nur weil man einen Mann spielen muss? Ist das In jetzt ein der wir Witz? uns eben in verschiedenen gesellschaftlichen Konflikten bewegen mit der Hauptprotagonistin Ellie. Das Tolle an dem Spiel ist aber nicht nur sozusagen das spannende Setting und auch das Setting, das an vielen Stellen eben verschiedenste Wendungen parat hat, sondern wir bewegen hier eine Hauptprotagonistin, die mit ihrer Freundin sich in dieser Apokalypse behaupten muss. Es ist eine queere Liebesbeziehung, die wir erleben, aber. Ja, mit ihrer schwangeren Freundin, ja. Wie sowas dann auch geht. Könnte das passieren? Alles fein in der Welt. In der Zombie-Apokalypse, das ist das Wichtigste, dass du eine Liebesbeziehung mit deiner schwangeren Freundin hast. Ich fand die Beschreibung auch gut. Wir bewegen uns in diesem Spiel in verschiedenen Gesellschaftskonflikten. Es gibt nichts, was ich lieber tue. Es Ja, gibt total. Current Year und dann Gesellschaftskonflikt und Ja, dann ist es nicht gut. Eskapismus ist Hitler, ne? Die richtig coolen Leute, die machen Gesellschaftskonflikte in ihre Spiele, aber natürlich Deswegen nur habe ich R-Type so linkspolitisch. geliebt, weil das so einen hat verschiedene Gesellschaftsschichten erleben lassen. Ja. Das war schon früh die Faszination von Computerspielen. Ihr habt es verstanden, Mick und Wirt. Ho. Aber es sind auch andere Themen, die hier vorkommen. Zum Beispiel das Thema Transsexualität oder auch Antisemitismus wird zu Teilen behandelt. Und damals gab Ja, es sehr viel voll Positives. spannend. Aber Toll. ehrlich, Das ist wenn mir zu du. weggelaufen, ey. Ich Vom meine, Thema wenn du her. jetzt mir einen Oscar-Bait-Film hier wie Flintstones List oder so schmackhaft machen willst, okay, aber doch nicht ein Computerspiel. Ja, für Mick Prinz ist das programmiert worden. Und der ist auch der Einzige, der es gut findet. Also er und Leute wie er. Genauso wie mit diesen ganzen Woken-Fernsehsendungen und Die Sache Woken-Filmen und mit dem so. Tofu, können wir da noch mal Daten für kriegen und dem Soja? Das ist auch alles nur für so Leute, so Kulturwissenschaftler-Heinis, die dann hinter sich auf solche Bühnen stellen können und finanziert von Bundesregierungen irgendwie sagen können, alles wird besser, Leute, keine Angst, wir haben politische Spiele. Positive Stimmen, die das Spiel sehr stark gelobt haben. Es gab aber auch kritische und teilweise eben auch kritische Stimmen von rechten Gamern, die gesagt haben: Hey, ihr spielt jetzt hier eine weibliche Protagonistin und eben auch noch eine homosexuelle Protagonistin. Wir wollen unseren Joel aus dem ersten Teil zurückhaben. Die Social Justice Warrior haben uns das Gaming kaputt gemacht. So haben die das nicht Ja, gesagt, habt ihr aber auch. habt Doch, ihr auch. haben Ja, sie. genau, haben sie Haben sie auch. 1:1. Und ich habe mich danach schmutzig gefühlt, überhaupt zu zocken, weil ihr komischen Freaks damit assoziiert werdet. Und ihr einfach mal nur eine Spur normaler sein müsst und euch an die Masse ein bisschen anpasst. Exzentrisch zu sein ist schön und gut, aber du musst auch ein bisschen Harmonie und Normalität in die Gesellschaft ausstrahlen können, wenn es drauf ankommt. Und das können diese Leute leider nicht. Sonst, ich keine Ahnung, die besprechen ein Spiel und das Erste, was ihnen einfällt, ist irgendwas mit dem Holocaust und irgendeiner Transe oder sowas. Ja, Wer denkt das ist ja so? auch der Grund, warum Niemand. dieses Spiel so geschrieben wurde. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Das wurde halt auch so geschrieben, damit so Leute wie er diese Vorträge halten können. Aber ich meine ja, das, was er da gerade reingeframed hat mit von wegen die Rechten, die haben dann gesagt, nein, warum muss ich die jetzt spielen? Also im ersten Teil musste man die doch auch spielen, oder nicht? Das Ding, ja, erstens das und zweitens, es ist ja hier könnten wir eigentlich den Ausschnitt aus dem Kebekus-Video reinschneiden, den ich eben schon angesprochen habe. Es ist einfach gelogen. Der Großteil der Menschen, die sich über den Tod von Joel beschwert hat, hat es nicht getan, weil die Hauptfigur lesbisch und eine Frau ist und sie die nicht spielen wollten, sondern sie haben es getan, weil man einen Charakter, der ihnen ans Herz gewachsen war, lieblos, hinterlistig und auf brutale Weise zermatscht hat. Ganz Ja, einfach. und zwar um einen politischen Punkt zu machen. Ja, Weil. und das genau ärgert halt hier diese Leute, dass ihr politischer Punkt halt angegriffen wird und deshalb sind die anderen alle rechts. Ja klar, so funktioniert's. Ja, und da ist der große Projektor natürlich angeworfen, weil sie ja meinen, dass das umgekehrt halt eben so läuft. Aber in Wahrheit läuft es bei denen so. Ja, die sind ja der Meinung, dass alles irgendwie, oh, die Ideologie hinter allem, der König der Löwen und tralala, diese ganze Scheiße. Aber, und so schreiben die ihre Sachen. Die Ja. schreiben ihre Sachen so, dass ich denke, oh, wen können wir jetzt nochmal ärgern und was können wir jetzt hier nochmal für einen Punkt machen und so. Ja, Case in Point ist ja diese neue Scooby-Doo-Serie, wenn man den Kritikern glauben darf. Velma, wo sie halt die eine Figur irgendwie rausgenommen haben also den Hund vor allem rausgenommen haben und der Shaggy ist jetzt schwarz. Velma ist eine asiatische Lesbe, das blonde Mädel ist auch eine Lesbe. Und ratet, wer der Bösewicht der ganzen Geschichte ist, nämlich der Anführer von der alten Scooby-Gang, der ist eigentlich so ein, also er wird auch literally mit Hitler verglichen und ihm wird ein Bärtchen eingeblendet und so. Also ist alles da. Und genau das, also halt sich einfach so eine Position zu holen irgendwo in Hollywood, nur um dann auf einen großen Haufen auf irgendwas zu machen, was viele, viele Leute mögen, ist immer noch ein sicheres Erfolgsrezept. Ja, das ist so vorhersehbar auch mittlerweile, weil wir einfach so viele Beispiele hatten. Und die sind auch solche One-Trick-Ponys. Die stellen sich da immer so hin und sagen so, ja, jetzt wird's besser hier. Aber das ist ja dieselbe Scheiße, die ihr seit ewigen Zeiten schon erzählt. Und ja, wo ihr auch einfach nicht von ablasst, bis ihr dann alles in die Pleite gezogen habt wahrscheinlich. Aber in Deutschland wird's, ja, solange wie es von der öffentlichen Hand alles noch getragen wird mit Filmförderungen und ja gut, in Deutschland in Deutschland kriegen die ja noch einen Klaps auf den Hintern, wenn sie besonders scheiße bauen, weil Deutschland einfach, keine Ahnung, so viel Gehirnwäsche wie in Deutschland wurde noch nie an dem Volk probiert, keine Ahnung. Musste man ja auch machen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ich meine nur, in Deutschland ist es besonders schlimm. Du hast in Deutschland einfach keine konservative Strömung. Die CDU ist sowas wie die Demokraten und der Rest ist noch mehr links und das war's. Irgendwas Konservatives hast du nicht, was bei den Leuten dann auch mal irgendwie einen Riegel vorschiebt oder so. Nein, das wird alles applaudiert und noch mit einem Förderpreis ausgezeichnet und du kriegst an der Uni irgendeinen Stiftungsplatz, wo du jahrelang über die Scheiße schreiben kannst. So. Und wir wären auch damit davongekommen, wenn diese verdammten Gamer nicht gewesen wären. Das war natürlich eine Kritik, die wir nicht so teilen können und die wir auch nicht so stehen lassen wollen. Gleichzeitig hat es mich aber eben gefreut, dass die MacherInnen von diesem Spiel eben auch rechten Gamern sehr stark auf die Füße getreten haben. Ja, die MacherInnen, ne? Da wurde ich diese Woche mal wieder dran erinnert. Die Macherin bei dem ersten Teil, die wurde nämlich rausgeschmissen. Die hat beim zweiten Teil nicht mehr mitgemacht. Die Macherin, in diesem Fall nicht gegendert. Ne? Und der feine Neil Druckmann hat dann seinen Krempel alleine gemacht nach Anita Sarkeesian Art. Die Macherin. Arschlecken. Und auch wir hier dann schon damit kokettiert, ne? Der hat denen auf die Füße getreten. Im Endeffekt haben die halt damit die Werbetrommel gerührt, haben möglichst provokative Statements rausgehauen, ja. um Hate-Marketing zu machen. Ja, super. Das gehört ja mittlerweile dazu auch. Wenn man weiter nichts hat, dann macht man das halt so. Ja, das ist halt irgendwie wie so das Kind in der Klasse, was die ganze Zeit reinruft, aber keine lustigen Sprüche hat, sondern einfach nur störend und nervig ist. So wirken die auf mich. Ich meine, du machst einfach nur Kontroverse, um die Leute anzupimmeln, ohne dass du überhaupt, was weiß ich, irgendein letzten Thema dann auch normal aufarbeitest und eine gute Story draus machst und in Sachen Storytelling dir wirklich mal Mühe gibst. Nein, du musst einfach nur, du gehst auf Trigger Points und guckst danach, dass es in Medien verbreitet wird, ohne dass es irgendwie eine tiefgründige gute Story hat. Also. Gleichzeitig, und das muss man erwähnen, ist das Spiel in einer sogenannten Crunch-Arbeitsphase entstanden. Also es gibt auch Kritik, die ich an dem Spiel teile. Das Spiel wurde in einem Klima entwickelt, das sehr toxisch war, wo die Mitarbeitenden sehr viele Überstunden leisten mussten. Sowas muss man eben auch erwähnen. Ja, Moment mal, du Fucker gehst aber doch auch. Du gehst doch auch an Weihnachten einkaufen, oder? Du gehst auch nach 8 Uhr einkaufen. Du nimmst auch Amazon in Anspruch, oder nicht? Oder nicht? Weil da arbeiten auch Leute Überstunden. Ich weiß, das geht in deinen Kopf gar nicht rein. Aber in manchen Arbeitsbereichen ist es halt fast gar nicht ohne möglich, Mick. Und das sorgt dafür, dass der Laden hier läuft. Und glaub mir, Mick, glaubst du mir wahrscheinlich nicht, aber viele Leute kriegen die sogar bezahlt, die Überstunden. Oder können die dann abfeiern als freie Tage, Mick. Ja, nachdem was man gehört hat, und die haben ja auch vorher diesen Kram geleakt, ne? Die haben ja vorher schon den Kram geleakt, war das wohl halt eben auch so, dass sie keinen Bock darauf hatten, generell auf dieses ganze Zeug auch. Also das, was er jetzt hier so hochlobt, das war wohl auch innerhalb von diesem Naughty Dog-Laden, der das ja programmiert hat, das ist ja der Name von dem Studio, Entwicklerstudio, die fanden das wohl auch alles scheiße. Das, was er hier so hochlobt, diese super tolle Geschichte. Die mussten sich da so anstrengen, um so einen Müll da rauszuhauen, wo sie schon vorher wussten, im Endeffekt, dass das ja die Leute nur aufregen wird oder so, weil die sind ja auch nicht alle gehirngewaschen, die Menschen da. Ist ja nur der. Ja gut, aber wahrscheinlich, wenn du was gesagt hast, bist du schon in Gefahr gewesen. Ja, mit Sicherheit, ja. Der Kopf von dem Laden war ja halt so verrückt. Und die Entwicklerin Ja. von dem ersten Teil, ne, die, oder die der Story sich ausgedacht hat. Und die ist ja nicht mal, weil es gab ja dieses Ding, dass die Protagonistin lesbisch ist. Das haben sie ja auch in diesem ersten Teil DLC irgendwie reingepackt. Also das war ja so ein Add-on. Das war in der eigentlichen Geschichte auch nicht drin. Und dieses Ding soll ja auch schon von diesem Druckmann geschrieben worden sein, nach allem, was man so hört. Also. Die weibliche Entwicklerin da von Story Designerin von dem ersten Teil, die hat sich um diesen Kram auf jeden Fall nicht gekümmert. Männer wissen eh besser, wie das Frauenleben Ja, funktioniert. scheinbar, ne? Für ein sehr diverses Videospiel, Life is Strange 3, Two Colors. Hier spielen wir auch eine weibliche Hauptprotagonistin, Alex. Und das Schöne an Alex ist, sie wird nicht hypersexualisiert. Das ist eine Entwicklung, die auch im großen Game. Ja, ist das nicht toll, Leute? Oh, wow, was für ein Fortschritt. Weil wird sie dann noch mega sexualisiert oder super sexualisiert? Weil hyper Wahrscheinlich, ja. ist ein bisschen viel vielleicht. Jetzt sie auch migrantisiert, ist es so? Ist sie rassifiziert oder? Und findet Othering statt? Ja. Gute Frage, Ist ja. das komplett? Sie ist nicht hypersexualisiert. Das Standbild ist schön, wie er gerade das Bild Ja. Oh, die Alten schon wieder, ey, kann sie nicht mehr sehen. Baby, du bist nicht hypersexualisiert. Ja, schön. Oh, weil dafür hat sie nicht übersexualisiert. Das ist dann aber echt nitte, wa? Ich glaube, zu dem Spiel Gaming-Markt habe ich immer noch. sogar einen Vortrag angehört bei der DIGRA, wenn ich mich richtig Ja, erinnern echt. kann. Aber wahrscheinlich nicht für den dritten Teil, sondern für den ersten, oder? Ist auch schon Ja, eine kann Weile gut her. sein. Ja, das war ja auch so ein Das Ding, was diese stimmt. ganzen Hipster-Heinis irgendwie hochgelobt haben, bis zum Abwinken. Ja. Aber es ist halt so ein Narrative-Game, wo man selber ja nicht groß was machen muss, oder? Also ich habe es nie gespielt, aber. Es ist halt ein Film Ja, im mit einem Endeffekt, langen ne? Menü und du kannst klicken. Du kannst immer weiterklicken. Das findet die aber Genau. schon. Das ist für die Leute, für die ein Film zu hektisch ist, weil sich ihre Aufmerksamkeit nicht so gut ist. Oder zu sexualisiert. Ja. Ja, stell dir vor, da zu so einem hyperschnellen Spielfluss kommt noch Hypersexualisierung. Ja. Oha. Daher kann man sich nur auf eins konzentrieren. Ja, Das oder geht in den Hyper. man wird in den Hyperraum Hyper. Passt das katapultiert. alles noch in den Fernseher Sexualisiert. rein? Noch nicht so Alpha. präsent ist, aber es ist eben eine Hauptprotagonistin, die nicht so stereotyp und nicht so hypersexualisiert dargestellt wird wie Nicht viele so andere weibliche Hauptfiguren. stereotyp. Ey, was mittlerweile ein Stereotyp Nicht so ist eure stereotypisch, Scheiße. Das ist mittlerweile ein Stereotyp. Alter. Weil jedes Ja. Mal, wenn irgendwas rauskommt, was ihr hochfeiert, dann weißt du direkt, okay, Frauen können alles, die sind alle lesbisch, brauchen keine Männer, Männer sind eh scheiße, sind eh alle toxisch. Das ist Ja, das Stereotyp Kontramodell, das ist mittlerweile. voller Stereotype, ne? Hochtrainiert vor allem. Ja. Dieses Kontramodell, das ist doch voller Du wirst Stereotyp. zum Beispiel Modefotografie und so ein Kram aus den frühen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts wirst du ganz klar von den anderen unterscheiden können. Ja? Einfach weil dieser Unsinn Einzug gehalten hat. Und auf einmal geht es nicht mehr darum, irgendwie den Menschen Schönheit oder sowas nahezubringen, sondern es geht halt darum, ja, Stereotype zu vermeiden. Ja. Stereotype zu vermeiden, indem man möglichst viele in eine Person packt und die dann stellvertretend dafür dahinstellt. Ja, mit vollgepackten Stereotypen eben. Nein, Störenungeheuer, Lieutenant Ripley ist nicht hypersexualisiert. Die Aber nicht, die aber kennen die gar nicht mehr. hier das Mädel auf dem Bild, aber doch diese bezeichnete. Die ist ja voll mit Stereotypen. Also, aber auch aus anderen Richtungen eben. Naja. Gibt es auch ein echtes Spiel? Oder kommt jetzt hier nur noch so ein Weiterklicken. Drittes positive Beispiel: Weiterklick-Scheiß? Spider-Man Miles Morales. Ist Oh. 2020, glaube ich, für die PlayStation erschienen. Und hier spielen wir nicht nur einen Spider-Man im schwarzen Anzug, sondern eben auch einen Spider-Man mit schwarzer Hautfarbe. Wow. Ja. Hurra, was für ein gutes Beispiel. Was für ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein gutes Spiel, weil der Typ eine bestimmte Hautfarbe hat. Yay, no. Das ist völlig irre, was du da erzählst, Mick. Ja. Ja, wieso kann man das nicht wählen, einfach am Anfang? Madonna ist eine gute Sängerin, weil sie weiß ist. Und blond, ja? Genau. Hä? Ja, das ist halt dieser Spider-Man aus dem Alternativuniversum, der halt ein Latino dann ist. I was born in Puerto Rico. Macht ja auch so Capoeira-Moves oder was, ja? Ja, und das macht er natürlich alles irgendwie jetzt besser oder so. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Dann nehmen wir halt so einen Charakter, der ist halt etabliert und das kriegen die Leute halt auch aus ihrem Kopf halt nicht raus, wie der Neurotic ja immer sagt, Peter Parker, Spider-Man und Miles Morales ist Miles Morales. So ist das halt. Also diese Figur, die kann es ja geben und ja, dieser eine Sony-Film mit diesem Spider-Verse, der war ja auch ganz unterhaltsam. Und also es ist auch nicht so, dass die Leute jetzt einen großen Hass darauf haben, aber das ist halt nicht der Spider-Man, den man kennt, halt der etablierte Spider-Man. Und wird es halt auch nicht werden. Und das ist nicht ein Beispiel für das gute Gaming, dass ich da jetzt den Latino-Spider-Man irgendwie im Spiel habe. Also, was ist das für ein hanebüchener Quatsch? Das ist nur ein Beispiel, weil ihr das wichtig findet. Das ist der einzige Grund. Und dann regt euch darüber auf, wenn andere Leute das wichtig finden, wenn irgendwo die Leute alle weiß sind oder was. Das ist das Gleiche, was ihr auch wollt. Das ist aber noch eine Frage. Es ist halt auch so schrecklich unauthentisch und einfach nicht irgendwie inspirierend, wenn du einfach nur dieses Cultural Jamming machst, wo du einfach nur einen Remix von was Vorhandenem machst, was die Leute eh schon kennen, und nicht Mühe gibst, dir einen eigenen Superhelden zu überlegen, wie der jetzt Latino ist in seiner Identität. Und vielleicht eine neue Nische, ein neues kleines Universum erschaffen kannst, in dem Figuren zum Leben erwachen. Nein, du nimmst, was es eh schon gibt, remixst es und sagst, jetzt ist es ein Neger, jetzt ist es toll. So, okay, mach halt, aber es ist halt einfach irgendwie schade um die Möglichkeit, dass man hätte was Originelles schaffen können. Das ist halt einfach so das Traurige daran. Du kriegst halt eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie und du kriegst nichts Echtes, nichts Neues, nichts, was Seele hat. Und das ist irgendwie echt hart, wenn man dann sagt, das ist good gaming, wenn die Leute nicht mehr ordentliche Repräsentation bekommen mit einer guten Geschichte, sondern einfach nur ein Abklatsch von einem Abklatsch. Ja, also, die Originalcharaktere, die auch im Original, die es ja auch reichlich gibt, die ja auch im Original irgendwie Latinos oder Afroamerikaner oder irgendwas sind, die gibt es ja auch zuhauf, aber die wollen sie ja nicht haben, weil die sind ja dann schon so. Und das ist halt wirklich dieses Ding vom Eigentum, ne? Das ist ja dieses marxistische Konzept, was sie da haben, dass das alles, diese ganzen Kulturgüter halt eine Form von Eigentum sind, die man jetzt enteignen muss. Ne? Also du musst das den anderen geben, weil die haben das ja mehr verdient oder so. Und diese. Ja, genau, die tun sozusagen Würde umverteilen. So. Also, die haben nicht mehr die. Ja, die, und dabei die wirklichen Sachen, die es schon gibt, halt komplett wegignorieren, ne? Weil die sind ja egal. Das ist ja alles aus der bösen Vergangenheit sowieso und jetzt müssen wir ja das heißt umverteilen und dann auch irgendwie behaupten, dass es das alles nicht gegeben hätte. So wie diese Jennifer Lawrence, die irgendwie meinte, sie wäre die erste weibliche Actionheldin gewesen oder so. Na, in 2004 oder wann dieser Film da rausgekommen ist, Hunger Games. Also, na, damit man sich dann da irgendwie groß fühlen kann. So, ja, wir haben das jetzt hier geschafft, wir haben das irgendwie jetzt hier die gläserne Decke gebrochen oder so. Willkommener Humbug. Ganz viele Spiele haben es in den letzten Jahren nicht ordentlich gebacken bekommen, schwarze Hautfarbe realistisch darzustellen. Spider-Man. Na, ihr Experten, stimmt das? Ist das richtig? Ich kann man auch nicht fotografieren, da musst du auch schlecht abbilden. Ja, aber du kannst es doch in so einem Spiel kannst du es doch machen. Also. Ich würde sagen, die war genauso gut, die Qualität wie von weißen Spielen, halt der Generation, weißen Spielfiguren, also der Generation der jeweiligen Grafik angepasst. Also. Ja, genau, wenn sie da mal die Farben nachstellen sollen in seinem Fernsehen. Ich meine, ich denke an GTA San Andreas zum Beispiel. Da sahen die Weißen nicht besser aus als die Schwarzen. Ja, die waren alle ziemlich gut gemacht, die Figuren da. Egal, welche Hautfarbe die hatten. Das ist ja auch bei anderen Spielen so, das ist doch irgendwie gang und gäbe. Also ich, dass du deine Hautfarbe wählst, das ist auch nicht so unüblich. Eben, es ist Die sehen auch nicht einfach. scheiße Für die aus, das ist Republika mir reicht total es hergeholt. Eben, aus dem Arsch als gezogen. Charakter. Für Kebekus in die Republika reicht das Argument. Der Mensch schafft es endlich und macht das relativ plausibel. Was das Spiel auch sehr gut macht, ist, er hat diese Puerto Rico-Flagge, die ihr hier im Hintergrund seht, sehr präsent im Spiel implementiert. Und ich habe mir dann Streams von Spielerinnen aus Puerto Rico angeguckt, die in Tränen ausgebrochen sind und gesagt haben: Hey, endlich wird auch mal meine Perspektive in einem Spiel mit aufgegriffen. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir einfach nicht. Ja, glaube ich schon. Schon gar nicht Da gibt mehrere, die es in auch, Tränen das sind ausgebrochen da sind. welche, die Come dann in Amerika leben und irgendwie wohlstandsverwahrlost sind und irgendwie aus Puerto Rico stammen und dann irgendwie in TikTok machen In wegen dem ihrer. Spiel gab, war das nicht ja auch in dem Spiel, wo sie ganz viele Pride-Flaggen hängen hatten und dann haben Leute einen Mod gemacht, der das ändert und der Mod ist irgendwie auf ModDB gesperrt worden. Also der hat nicht mal was Schlechtes draus gemacht, Ja, er hat mit einfach nur dem die harten normalen, Bandagen gekämpft, er hat ey. nur die Regenbogenflaggen durch andere Flaggen ersetzt. Okay. Ja, aber auch da wieder, ne? Das ist ja auch überhaupt nicht identitär oder nationalistisch oder so, ne? Ach Stell dir mal jo, das vor, hat ja stell dir nichts mal mit dem vor, du Westen kannst zu ja auch. tun. Also es ist richtig und gut und in Ordnung oder was? Ja, da waren so viele Eben. Deutschlandflaggen und ich habe mir einen Stream angeguckt von einer, die in Tränen ausgebrochen ist. Das würdet ihr nie erzählen. Und warum würdet ihr es nie erzählen? Weil das böse und Nazi und so weiter und so fort ist. Ja, und wo ist der Unterschied? Ich habe McPrince? da diesen Stream gesehen, ich war ergriffen. Aus Nürnberg. Wunderbar. Naja, ich meine jetzt natürlich Deutschlandfahren von heute. Und Damals hatten die, glaube ich, auch noch kein Internet. ja, ey, dass solche Leute das nicht merken, was sie da erzählen. Aber nee, das ist halt wirklich so. Alles drin, ne? Das ist alles prima, ist alles super toll. Es sei denn, es ist irgendwas vom bösen Westen. Dann ist es Stimmt, Furifoje. der Azervo sagt, WW2-Spiele, wo Deutsche in Tränen ausbrechen. Das wäre natürlich was. Und dann habe Ja. ich, PES5 gespielt. Da habe ich Mein meinen Opa freigeschaltet. Großvater war auch in Na gut. Ja, aber das ist wieder halt genau das Ding mit diesem kulturellen Kapital, ne? Also, das ist halt das kulturelle Kapital, das gehört jetzt umverteilt. Also in diesem Spiel, da muss jetzt die Puerto Rico-Fahne hängen. Und dann brechen die Leute alle in Tränen aus, weil sie jetzt endlich auch das kulturelle Kapital bekommen haben vom bösen weißen Mann. Super, super Vortrag, Mick. Aber nicht nur die Games werden immer diverser, auch die Videospielkultur an sich wird immer bunter und immer vielfältiger. Hier kann man nochmal sehr schön dieses. Ja, Ja, und nochmal die einfach nichts Grafik mehr zu ist sagen. die Grafik ist halt deswegen so geil, weil bei den Frauen Videospiele wie Candy Crush mit dabei sind und bei Ja. den Jungs so Spiele wie, was weiß ich, League of Legends, wo du 1000 Stunden spielen musst, damit du aufhörst, Noob zu sein. Und Candy Crush und irgendwie ein LOL Gaming High-End-PC, die kannst die Gruppen nicht miteinander vergleichen. So, und wenn du dann die Casual Games rausrechnest, dann hast du nicht 50-50, die spielen. Also. Wobei es mehr Frauen als früher gibt, die auch echte PC-Spiele, sage ich jetzt mal ganz Ja, klar, auf jovial. jeden Fall. Also, aber Deutlich die sind mehr als trotzdem früher. in der Minderheit. Also, du Ja, hast. das sehe ich auch schon. Also, Du. das sind eins der vielen Argumente von den Linken, sage ich jetzt mal, dass, ja, dass sie immer wieder bringen, das aber immer wieder gleich falsch ist. Das ist echt Ja, mit der genau. nervigste. Zieht Und sich ja außerdem wie ein auch roter Faden durch unsere zulernen, sozusagen. Streamgeschichte im Endeffekt, dieses Argument Ja, auch. Das kennen wir seit genau. Gamergate Und und. erstmal ist es dieses Ding, dass sie damit ja quasi, sie wollen ja damit auch auf was hinaus. Also erstmal ist es natürlich gut, wo man ja normalerweise sagen würde, es ist vollkommen neutral. Es könnten auch 10% Frauen und 90% Männer wären. Das wäre trotzdem kein Beispiel, kein Beweis dafür, dass irgendwas falsch läuft. Ja, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, dass sie Okay. ja dann natürlich meinen, dass diese Spiele, die Männern gefallen, sich jetzt ändern müssten. weil ja quasi auch 50% Frauen da sind, denen das ja genauso gut gefallen würde, wenn es sich nur ein bisschen ändern würde. Ein bisschen komplett. Das ist ja auch immer so diese Behauptung, die dahinter steckt. Weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen, dass das aber trotzdem noch unterschiedliche Sachen sind, was die im Regelfall halt eben spielen. Und wenn es nicht im Regelfall ist, wenn es die Ausnahme ist, dann muss es sich auch nicht ändern, weil die Leute, die da drauf stehen, auf die Sachen, so wie sie jetzt sind, die wollen ja auch nicht, dass sie sich ändern. Ne? Also die Frauen, die jetzt irgendwelche Ballerspiele spielen oder so, wollen ja auch nicht, dass die dann anders sind. Nicht mehr so rumballern oder so, weil sonst würden die ja jetzt auch nicht spielen. Also. Nee, da soll so eine Schlange kommen und die möchte ich umarmen. Ja, also wie man es auch dreht und wendet, ist das Quatsch, was ihr mit dieser Statistik macht, Leute. Na, und das ist halt so. Ja, es ist unehrlich, auch den Zuhörern gegenüber. Und es wird immer wieder verwendet. Jetzt diesen armen, gutgläubigen Journalisten in Berlin, der Frau Kebekus gegenüber ihrem Publikum, die Frau Sarkisian gegenüber ihren Patreons. Immer wieder wird diese Statistik bemüht und sie sagt überhaupt nichts aus. Horst Seehofer Gamerszenen-Narrativ widerlegen, denn hier sehen wir, wie weit verbreitet Videospielkultur in Deutschland ist. Über 34 Millionen Menschen in Deutschland zocken. Das sind Zahlen vom Gameverband, der immer sehr spannende Statistiken zum Thema quasi mitbringt. Und was ich auch besonders interessant finde, hier unten listet der Gameverband auch nochmal auf, wie so das Geschlechterverhältnis im Gaming bestellt ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nur in den binären Geschlechtermodellen gedacht wird, aber wir sehen... Ja, das war Mist, das Problem, was du jetzt hast, oder aber ehrlich. Es ist eine total verlogene Statistik und er beklagt sich über sowas. Das ist nicht ich so hätte gerne auch Transen, Intersex und Homosexuelle und Flinters hätte ich gerne noch auf der auf Grafik. Transphobie-Alarm, Transphobie-Alarm. Aber ich meine, guck mal, warum macht denn die Amadea Antonius Stiftung, wenn sie so ein Slide macht, warum machen die das so transfeindlich? Also, naja, die haben das ja nicht erstellt, steht da unten drunter, ist vom Gameverband. Ah, fuck. Na, also, bin zu blöd, die Grafik zu von lesen. Der Lobbyorganisation von der Videospielindustrie. Ja, dann hätten sie doch einfach die beiden Zahlen addieren können und sagen können, alle. Ja. Das ist doch besser, als die binäre Geschlechtertrennung hier aufrechtzuerhalten. Hätten wir halt 100%, das wäre auch inklusiv. Aber immerhin haben sie das deutsche Gender mit aufgeführt. Außerdem, ja, die Karte ist ja auch total unfair. Ich meine, wir stellen das ja so dar, als ob Norddeutschland überhaupt niemand spielt. Und in Bayern sind sie alle besessen, oder was? Das finde ich auch nicht gut. Oder Bayern ist der Keller vollgelaufen und obendrauf schwimmt irgendeine komische Brühe. Zockt der Seehofer doch selber am Ende. Oder vielleicht Eiszeit in Norddeutschland. Das ganze Blut ist in die Beine gesackt. Das war ein Schock. Da irgendwo in der Mitte von dem weißen Bereich haben die Scorpions gespielt. Und dann sind alle Menschen schlagartig nach Süden geflogen. Das ist aber gut, dass es Deutsche sind, die da spielen. Ne? Interessant. Bei den Scorpions spielen nur Deutsche. 34,3 Millionen aber nicht. Gaming ist kein reines männlich gelesenes Phänomen mehr. Auch sehr viele Videospielerinnen existieren. Gaming war nie ein reines männlich gelesenes Phänomen. Das ist einfach dein dummes Lingo-Scheißdreck. Das ist die Zuschreibung, ne? Es war ein Hobby, das von Männern vor allem betrieben worden ist. Ende. Ich war dabei, Mick. Du bist nicht halb so alt wie ich. Was soll der Unsinn? Ja, doch. Aber was soll der Unsinn? Was willst du mir erzählen? Ich war dabei. Es waren fast nur Männer, es ist ein Nachgequatsche. Nachgequatsche von irgendwelchen anderen Leuten, die genauso Unrecht hatten wie mit dieser Lohnstatistik da gerade. Ja, und sein auch, so auch eine nachgequatsche Lüge. Und jetzt kommt er an bei seinem wunderbaren Kein-Pixel-Faschisten-Lügen-Ding. Also, das ist ja Hanebüchen gewesen, was wir alles rausgehauen haben. Richtig, richtig frech. Richtig übel. Lange nichts mehr gehört von Frau Brandenburg. Kann man noch einen draufsetzen, echt? Okay. Genau, und weg von den Spielen hin zu den Leuten, die in den Spielen drumherum sind, zu Leuten, die aktiv sind in Gaming-Communities. Da wollte ich ein paar Initiativen mal vorstellen. Das, was ihr hier jetzt schon seht, ist Kein Pixel den Faschisten, eine Initiative, ein ganz buntes Netzwerk von Leuten, die sich ganz klar gegen Faschisten stellen. Da sind Menschen bei aus Forschung, vom Journalismus, HistorikerInnen etc., ganz viele verschiedene tolle Leute. Die alle keine Ahnung haben, wovon sie reden. Und Faschisten nicht mehr erkennen würden, wahrscheinlich, wenn er ihnen den Kopf einschlägt oder so. ganz bunte gemischt ist die Gruppe. Das glaube ich dir überhaupt nicht. Ich glaube, diese Gruppe läuft im Gleichschritt Richtung Moskau. Ja. Kein. Oh, ich glaube, der Dieselmeister hat ein Bingo. Da war bunt das Letzte, was ihm gefehlt hat. Glückwunsch! Ja, kein Zuhören den Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Das wäre ein besserer Name für den Scheiß. Und die bringen immer aktuelle Dossiers raus. Oder nicht ganz so aktuell, mit bisschen Verzögerung, weil es muss. Mit ein bisschen Verzögerung und mit null Fakten. Dossiers. Muss ja auch alles gut aufgearbeitet werden. Das erste war. Ja, dann gehen wir mal auf gamergateblog.de nach der Filmvorstellung und schauen uns mal. Ich habe die Artikelreihe leider nie fertig geschrieben, weil ich ein faules Schwein bin. Ja, was reicht da schon? Traurig, aber das, was da drin steht, reicht eigentlich, um hier in herzliches Lachen auszubrechen, wie ich es gerade getan habe, nämlich, dass das Zeug gut recherchiert oder in irgendeiner Form gut halt zusammengestellt sei, ist einfach hanebüchen. Zu Gamergate 2014, einer der Zündpunkte der rechten Bewegung in ganzen Gaming-Bereichen oder jedenfalls ein Punkt, wo es ganz offensichtlich wurde, dass dort eine ganz gute Vernetzung steht und immer noch stattfindet. Und dann jetzt ganz aktuell eine Recherche über ein polnisches Entwicklerstudio, was ganz krasse Connections hat zur rechten Szene in Polen. Wow. Also wir haben uns ja erst vernetzt, als Gamergate schon lief. Ne? Zugesehen kann man es nicht sagen, dass wir uns vernetzt haben, weil wir rechts sind und haben dann Gamergate gegründet oder so. Aber wir sind jetzt rechts, weil wir uns mit Gamergate vernetzt haben. Ja, die Vernetzung, die Verbrüderung an sich ist ja schon schwierig wahrscheinlich. Und vor allem war die Verbindung, die er da gerade benannt hat, nicht auch komplett an den Haaren herbeigezogen? Ja. Ja. Also ich müsste in meinen Notizen nachgucken, aber ich meine damals, dass sie das einfach irgendwie zusammengelogen hatten und dass das halt irgendwie aufgebauscht war und dass dieses polnische Entwicklerstudio einfach ganz normale Leute waren, weil das Ding ist halt auch... Da ging es, glaube ich, um die Leute, die Hatred gemacht haben, oder? Glaube ich auch. Oder das eine Mittelalterspiel, wo keine Schwarzen... Kingdom Come Deliverance, nee, das wäre kein polnisches, das wäre ein tschechisches. Ah, okay. Nee, dann war es Hatred. Ja, dann vielleicht war es doch Kingdom Come Deliverance, weil das, meinst du, traust du denen das zu, dass sie den Unterschied zwischen Tschechisch und Polnisch kennen? Also ich traue es denen durchaus zu, dass sie ihn nicht kennen. Also... weil so nah, wie die an der Wahrheit sonst sind mit ihrem Scheiß. Ja. Und auch da gilt, wer noch nicht auf gamergateblog.de war, kann ja mal einen Erstbesuch machen. Da ist zum Beispiel auch ein Interview aus dem Jahr 2015, glaube ich, mit einem der Hauptverantwortlichen bei Warhorse Studios drin, dem Daniel Wawra, auch die kontroverse Figur im Endeffekt dann hinterher in dem, was die Presse draus gemacht hat, weil das war ja damals so, der hat sich halt von vornherein, hat gesehen, was die Gamer sagen und hat gesagt, ja, da stehe ich als Entwickler auch dahinter. Wir müssen hier mal irgendwie ein bisschen Transparenz schaffen. Und damit war er halt schon verbrannt. Und es war klar, dass die gesamte etablierte Presse tun würde, was sie kann, um Kingdom Come Deliverance, Warhorse Studios und vor allem halt den Herrn Wawra irgendwie bloßzustellen oder ihm halt möglichst viel Medienwirkung abzunehmen. Ja, muss man ganz klar sagen, da wurde von Journalisten und Aktivisten zusammengearbeitet, um praktisch ein Spiel zu torpedieren. Ja, und jetzt gerade gibt es ja auch wieder so ein Ding, wo sich drauf eingeschossen haben, nämlich dieses Hogwarts Legacy-Spiel. Das war schon eine ganze Weile am Kochen, weil ja der Chefentwickler von denen irgendwie früher bei YouTube so Anti-SJW-Content gemacht hat, sich bei Linke halt lustig gemacht hat, Feministen lustig gemacht hat und so. Und ja, dann gibt es natürlich Und natürlich J.K. Rowling. J.K. Rowling, ja genau. Aber das sind ja die zwei Sachen. Ne? Also je nachdem, also der Gamergate-Hashtag ist auch gerade wieder voll davon, von allen möglichen Leuten, die sagen, ja, und der Entwickler, den dürfen wir aber nicht vergessen. Oh, Gamergate, Hasskampagne, Rechte, ne, unglaublich. Ja. unglaublich vernünftiges Zeug, ne, von diesen Leuten hier. Und das hat ja auch alles so keine Auswirkungen. Es gibt ja nicht diese 1000 Leute, die sowas hier hören und sich dann denken so, mein Gott, ist alles so furchtbar. Und müssen wir sonst sowas machen, weil die Rechten... Ja, wenn das ohne was glaubt, weiß ich auch nicht. Ich meine, Spieler gibt es ja genug, ne? Dass man auch vielleicht im privaten Umfeld eine Korrektur kriegt, wenn man sowas mal anspricht oder sowas. Naja, also, hier geht es ja vor allem darum, Journalisten zu briefen auf der Republik. Die sitzen ja da und die nehmen sich ihre Narrative fürs nächste Jahr mit. Und wenn du denen dann halt so hier schön alles in Häppchenform gibst und die dir einfach alles glauben, nur you. Könnte passieren. Dann haben wir noch andere Initiativen. Das ist auch wieder vom Game-Verband. Das ist eine Initiative, die sich selbst verpflichtet, quasi mehr Diversität in Gaming-Spaces reinzubringen. Da sind ganz verschiedenste Spiele-Studios bei, die da unterschrieben haben, aber auch Initiativen, E-Sport-Vereine etc. Ja, genau. Wir sind hingegangen zu der Industrie und haben gesagt, ja, schöne Industrie habt ihr hier. Wäre doch schade, wenn jemand mit vielen Journalisten-Freunden irgendwie... wo ich schreiben würde von früh bis spät, wie scheiße ihr alle seid und so weiter. Ne? Das wäre doch schade. Ja, macht mal hier ein paar, legt mal ein paar Initiativen auf. Redet uns mal ein bisschen nach dem Mund. Ich habe mich gerade gefragt, ob man vielleicht auch ein Spiel machen kann, das sich dann speziell an Männer richtet oder so. Ich meine, viele mögen ja so empfinden, dass das sowieso so ist, aber das ist ja nicht dasselbe, wie das auch so visuell dann rüberzubringen sozusagen. Das wird wahrscheinlich Ärger geben. Ne? Nee. Also so eine Selbstverpflichtung, Diversität einfach mehr reinzubringen. Dann haben wir hier was. Ich glaube, das ist mit dem Spieleratgeber NRW verbunden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Gaming ohne Grenzen, da geht es darum, Spiele und Behinderungen quasi mehr zusammenzubringen. Aufzuzeigen, welche Spiele sind eigentlich für welche Leute ganz praktisch. Was kann man machen, damit Leute mit dieser oder jenen Behinderung mehr an Gaming teilhaben können. Auch eine ganz tolle Initiative. Ja, aber auch Behinderte. Auch ganz fresh, so das Equal Esports Festival, ein Festival mit ganz klar feministischem Ansatz, wo die Esport Player Foundation hintersteht, ich glaube mit der Telekom Stiftung zusammen, war ganz fresh gerade und auch nochmal ganz neu, die Gaming. Oh Gott, die Gaming Awards. Von Twitch. Sag mal, Equal Esports Festival, ist das so eine Art Paralympics für Frauen? Ja, wahrscheinlich. Das ist genauso, ich mein, die können das genauso gut wie die Männer, aber es ist... Ich meine, es wäre ja toll. Auto-Aim ist trotzdem gut, ne? Ich fände das schon völlig in Ordnung, wenn es jetzt, sagen wir mal, für Leute wie den Herrn, der hier gerade auch moderiert, sozusagen Paralympics Esports sozusagen, wenn das ein Ding wäre, fände ich gut, damit auch Menschen, die halt irgendwie... gehandicapt sind, auch an der Sache partizipieren können. Aber auf dem Bild da eben waren halt Frauen. Und das erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Ja, aber er hat doch von gehandicapten Leuten geredet. Wenn dann Frauen eingeblendet werden, kann ich das schon verstehen. Das waren ja zwei verschiedene Sachen. Ja, und diese Stelle NRW, die er da genannt hat, ja, die war noch nicht so verrückt. Wir hatten da schon mal ein paar Sachen von denen auch, glaube ich, im Stream vor Jahren. Und, aber das waren auch die lustigen Leute, die über diese eine Studie mal geschrieben hatten, die es ja mal gab, die ja sogar aus Deutschland kam, wo sie ja gesagt haben, dass sie auch keine Beweise, also dass Gaming auch nicht sexistisch macht. Und das haben sie dann da veröffentlicht, haben gesagt, hier, Gaming macht ja nicht sexistisch, wurde jetzt hier bewiesen. Aber es gibt ja auch Anita Sarkeesian und diese Leute, die behaupten das Gegenteil. Da stand der echt so auf der Seite von dieser... Von dieser Geschichte da, Gaming, Dingsbums, NRW, die haben das so hingeschrieben. Also wortwörtlich, wir haben bewiesen, dass es nicht stimmt, aber wir haben ja unsere tollen Aktivisten, die das Gegenteil behaupten. Und deswegen ist es auch wichtig, das so nebeneinander zu stellen, als wäre es dasselbe. Chris, das erinnert mich mega an den Rektor von den Simpsons, wo er auch, wo er in der Klasse sagt, irgendwie Mädchen sind schlechter in Mathe wie Jungs und wo er sich dann entschuldigen muss. Und dann er steht da vorne und sagt so, es sind die Unterschiede, die es nicht gibt und die Einzigartigkeit und wir sind alle gleich und bla bla. So stammelt er sich rum und genauso wirkt es auf mich, wenn die dir auf der einen Seite von der Studie sagen, dass das nicht zu Sexismus führt, aber dann doch irgendwie die größte Koryphäe, die genau dieses Argument in den Raum wirft, irgendwie mit aufnehmen müssen, weil Gehirnakrobatik. So. Das ist einfach wie aus einer Folge von Simpsons. Also. Ja. Gaming Awards, ein Award oder ein Magazin für queere und LGBTQ-Themen in Gaming. Und wo wir da gerade dabei sind, hier gab es eine Pride Parade. Das war in Guild Wars 2. In Guild Wars 2 gab es eine Pride Parade, die Leute sind halt wirklich da durch die Gegend gelaufen. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, die Parade war richtig lang. Da waren, ich weiß nicht wie viele, aber ein paar tausend Leute auf jeden Fall dabei. Eine ganz tolle Aktion. Und hier auch nochmal eine andere Aktion. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das in einem PvP-Gebiet gemacht haben. Meta-Proteste, da haben die Leute in Sims sich halt Avatare gebaut und Black Lives Matter, kommunistische Organisation. Ja, da haben die Leute sich in The Sims Avatare gebaut und demonstriert. Vielleicht ist das die Zukunft, die der WEF für uns hat, weißt du? Die haben du demonstriert nicht mehr demonstrieren, für du demonstrierst halt online. Für eine rassisch identitäre Gruppierung mit kommunistischem Marxismus. Hintergrund. Ja. Ja. Good Gaming, das ist das Good Gaming. Aber die Antonio-Stiftung auf der Republika-Bühne, gesponsert von der Bundesregierung. Ich habe es doch vorhin gesagt, also es ist wie in dem Meme, wo sich die eine Comicfigur entweder für Kommunismus oder fürs Nazitum entscheiden muss. So, entweder du bist Nazi oder du musst hier irgendwelchen Blödsinn annehmen. Good Gaming, was weiß ich. Einfach nur hart kulturmarxistisches, dummes Schillereien von einem harten progressiven Einschlag und eine Politisierung mit einer Anspruchnahme, in Anspruchnahme von Macht für einfach Kulturräume, die man sich erschließen will, um Leute zu ideologisieren für ein politisches Projekt. Das ist alles. So. Das ist einfach nur instrumentalisieren und ordentlich geschaffene, gewachsene Strukturen kaputt machen durch einen politischen Willen. Also. Und hier muss ich nochmal den Dieselmeister zitieren, der sagt, da könnten sich ja die Klimakleber eigentlich auch bei The Sims hinkleben und wir hätten alle was davon. Okay. Ja, das stimmt. Ja, manche von denen klingen schon so wie die von den Sims. Die sehen auch teilweise so aus wie diese Klimakleber. Hier jetzt die auf dem Bild so. Die haben ein bisschen ordentlichere Frisuren als die meisten. Proteste auch digital gestartet und gezeigt und das dann auch wieder auf Instagram weiterverbreitet etc. Und das ist nochmal wirklich aktuell. Das ist hier eine Unterstützung für die Leute im Ukraine-Krieg in Elder Scrolls Online. Also ihr seht, politische Themen und Gaming sind krass miteinander verwoben und die Menschen, die halt Spiele spielen... Krass miteinander verwoben, weil ein paar Bekloppte glauben, irgendein Scheiß... Walk in einem Videospiel, wer Aktivismus, ich krieg die Tür nicht mehr zu. Ihr spielt ein Spiel. Und das ist gut, ne? Diese politischen Geschichten sind alle gut. Ja, du weißt so, dann sitzen die da und laufen in dem Spiel und ja, das ist genauso wie in der Ukraine an der Front zu sein. So. Also wir sind Helden, dass wir uns das hier trauen. Der X-Ray Enraged sagt, in Fallout 76 und Fortnite haben sie auch für BLM geschillt. Und die Gamer haben Tomaten auf die digitale Leinwand geworfen und Ingame-Fernsehgeräte zerstört. Ja, das klingt mal nach dem guten Gaming. Well played. Bin ich auch sonst in der Gesellschaft irgendwie unterwegs und alles, was sonst in der Gesellschaft passiert, sehen wir auch in Gaming. Genau, auch abseits von den eigentlichen Spielen gab es viel Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Hier sehen wir zum Beispiel eine der vielen Spendenaktionen, die so aus dem Gaming entstanden sind. Das ist ein Zusammenschluss von Content-CreatorInnen in Deutschland gewesen, die ihre Communities dazu animiert haben, nochmal Spenden für Hilfsorganisationen in der Ukraine rauszuhauen. Mit dabei waren dann so Leute wie Shoyoka, eine bekannte Gaming-Let's-Playerin, oder auch Dekadent, No Way. Dekadent. Oh, Dekadent auch dabei. Oh Gott. Der Drachenlord. Mimon Baraka. Axel Stoll waren, also die größten YouTuber waren dabei. Oh Mann. Naja, gut. Auf der Seite von der Ukraine wird natürlich niemals irgendwie Rechtsextremen kämpfen. Wir wissen. Absolut ausgeschlossen. Absolut. For You, Freiraumreh, das waren alles so Größen, die Spenden für die Ukraine gesammelt haben. Aber auch abseits der Solidarität gab es auch viel Aufmerksamkeit innerhalb der Gaming-Communities auf die Invasion der Ukraine. Hier sehen wir eine Streamerin, die aus der Ukraine geflohen ist und die dann auf Twitch von ihrer Flucht berichtet, während sie Final Fantasy Online spielt und eben auch das Thema der Ukraine-Krise nochmal in den Fokus rückt. So viel zu den positiven Aspekten. Jetzt wollen wir so ein bisschen den Bogen schlagen und uns genauer ansehen, wie denn eben auch Neonazis Gaming-Communities nutzen. Und auch gerade die Ukraine-Invasion wurde ja sehr stark von Rechtsextremen versucht zu nutzen. Anfangs noch sehr ambivalent, es gab verschiedene Haltungen. Es gab Neonazis, die sich hinter Russland gestellt haben. Es gab Neonazis, die in die Ukraine gereist sind. Es gab Rechtsextreme, die den ganzen Krieg geleugnet haben und gesagt haben, es ist nur ein Ablenkungsmanöver, um von Corona abzulenken, was sie ja vorher eigentlich geleugnet haben. Es war ein bisschen wild. Ähnlich wild ist dieses Video hier von Martin Sellner. Ich glaube, zu Martin Sellner muss ich nicht so viel sagen. Es ist einer der Köpfe der neuen Rechten in Deutschland, einer der Köpfe der identitären Bewegung, die sich auf einem totalen Ast befindet. Seit wann ist der in Deutschland? Was erzählt er da? Ja, er meint im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich. Ist auch egal. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. So sagt in Deutschland. Na, wo ist überhaupt der Unterschied, ne? Wie dem hier auf Odyssey. Das ist eine relativ kleinere Streaming-Plattform, weil Martin Sellner von den großen Plattformen mittlerweile ausgeschlossen wird. Und hier versucht er, den Stand der Ukraine-Invasion mit so ganz kruden Metaphern zu erklären. Er stellt die Ukraine als Spiel Company of Heroes dar, ein Strategiespiel. Er sagt, Russland dagegen ist Call of Duty, ist viel brachialer. Ich werde euch jetzt diese komische Metapher nicht näher erklären. Das kann er selber auch gar nicht gut in diesem Video. Man merkt, er ist überhaupt nicht gaming-affin. Das ja, aber du, ne? Und also... Ja, so ist eine ähnliche Tiefe. Hier, das ist jetzt hier ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel für irgendwas. Mick. Also es ist doch wortwörtlich nur, ja, und hier ist jemand, den ich nicht mag, dessen Ansichten ich nicht teile. Ja, okay, Beispiel für nicht hinnehmbare Furchtbarkeit im Gaming, schlechtes Gaming gebracht. Super Beitrag, Mick. Sagt er eigentlich auch immer wieder. Was er aber letztlich hier versucht, er versucht seine Anti-NATO- und Anti-Amerika-Narrative so ein bisschen unterhaltsamer darzustellen, so ein bisschen unterhaltsamer aufzubauen, indem er dann zum Beispiel diese Videospielmetaphern versucht zu ziehen. Das war auch nicht das erste Mal, dass die identitäre Bewegung oder die neue Rechte versucht hat, in Deutschland das Thema Gaming für sich zu nutzen. Das ist hier ein Spiel, über das wir ganz lange öffentlich nicht reden wollten, weil wir es nicht größer machen wollten, als es ist. Eine Idee der neuen Rechten ist es nämlich, dass man ihre Narrative immer wieder rezitiert und rezitiert. Das war das Spiel Heimat Defender Rebellion, was 2020 erschienen ist und ziemlich gefloppt ist. Es war ja, man kann es doch eh nicht mehr spielen, oder gibt es das noch irgendwo bei denen direkt? Nee, deswegen zeigen sie es wahrscheinlich jetzt. Aber dass die Rechten wollen, dass man ihre Botschaften immer wieder wiederholt und wiederholt, ist auch wieder so ein harter Projektionsfall. Wer erzählt uns denn ständig, Männer sind Frauen und Frauen können Männer sein und zwei ist fünf und Gletscher, feministische Gletscherforschung. Wer erzählt uns diese immer gleichen Memes denn jeden Tag? Ja, nimm dich in Acht vor Gamergate. Das Gamergate, war diese Verletzung. Ja. Hallo Republika. Das ganze Veranstaltung ist ein einziges Rezitieren von deren Voreingenommenheit. Quasi die Idee, die identitäre Bewegung so ein bisschen von diesem absteigenden Ast runterzuholen, hat glücklicherweise nicht funktioniert und deswegen sprechen wir mittlerweile auch darüber, weil man an diesem Beispiel sehr schön sehen kann, wie Neonazis denn eben auch quasi auch mit eigenen Spieleproduktionen versuchen, die Gaming-Kultur zu nutzen. Und das nicht zu funktionieren, ja. Zu nutzen, für was denn zu nutzen, Nick? Ist es eine Verschwörung? Also soweit ich weiß, ist das einzige Spiel in der Beziehung oder in der Richtung. Und das haben sie doch auf den Index gesetzt, oder wie war das? Ja, warte, die benutzen das. Wozu benutzen die das denn? Die ganze ja, vor allem, guck mal, Gaming mit alle rechts davon. Mit aller Liebe, aber so die IB, die will, dass die Leute irgendwelche Flyer verteilen und sich auf irgendwelchen Treffen beim Bier irgendwie politisch auskotzen und nicht, dass die Leute für ihre Kiste hocken und die ganze Zeit daddeln. Das Ding ist halt, du kannst Gaming nicht richtig instrumentalisieren, weil es halt dich davon ablenkt, für was du die Leute instrumentalisieren möchtest. So, ja, das funktioniert einfach nicht. Also es ist so Gaming ist ein Selbstzweck. So. Und er lenkt dich davon ab, was du machen sollst, im Sinne von, was die Bewegung gerne sehen würde. Ob es jetzt die IB ist oder irgendwelche Kommunistenprogressive von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also. Und die Sache ist doch auch, sie erzählen uns am Anfang, wie toll das ist, dass so viel Propaganda in den Spielen ist. Und sagen dann auf einmal, aber der dreckige Sellner, der darf keine Propaganda machen, auch wenn er sich an Gesetze hält. Den mobben wir von Steam runter oder irgend sowas. Ja. Nicht, dass ich die Einstellung von Martin teile, aber Kunstfreiheit, mein lieber Mick Prince, ist ein hohes Gut. Und solange jemand, es gibt viel Kunst, die ich nicht mag oder die ich mir vielleicht gibt es, es gibt sicher auch Kunst, die ich eklig finde oder abartig oder die mir irgendwie Unbehagen bereitet, aber ich kann noch nicht verlangen, dass diese Kunst verschwindet deswegen. Solange sie keine Gesetze bricht, kann ich das nicht verlangen. Das ist, wir sind zivilisiert, Mick. Das hier ist ein Spiel, bei dem wir ein relativ klassisches 2D-Pixel-Jump'n'Run sehen. Wir spielen eine der Kaderfiguren der Neuen Rechten, die sich quasi im Jahr 2084 gegen die Globo Homo Corporation zu Wehr setzen muss. Da sind so ganz viele cringige Insider aus der Neuen Rechten mit dabei. Das ist ein Spiel von einem rechtsextremen oder von einem neurechten Entwicklerstudio Cult Games und wurde gepublished vom rechtsextremen Think Tank 1%. Und im Spiel finden wir dann solche Dinge wie das hier, dieses Werk Metapolitik, was letztlich auch eine der Ideen hinter diesem Spiel ist. Metapolitik bedeutet nämlich, das ist so eines der Konzepte der Neuen Rechten, dass man die Grenze des Sagbaren immer weiter versucht, nach rechts zu verschieben, indem man Narrative immer und immer wiederholt. Das wird dann auch in dem Spiel versucht. Hier sehen wir einen Screenshot von so einer klassischen IB-Losung, die wir dann im Spiel sehen. Wir sehen auch die vier Kaderfiguren oben der Neuen Rechten, die man quasi in diesem Spiel spielen kann. Und anders als zum Beispiel dieses KZ-Manager, was wir uns eingangs angeguckt haben, war das hier relativ professionell programmiert. Letztlich ist es aber auch total gescheitert, denn es wurde von den offiziellen Stores entfernt. Zum Beispiel auf Steam wurde es angekündigt, ist da aber nie veröffentlicht worden und wurde auch letztes Jahr dann im November indiziert. Ja, yeah. Wir sehen in diesem Spiel immer wieder Leute aus der Neuen Rechten, die aufrufen, irgendwie aktiv zu sein, sich zu wehren gegen die jetzige Diktatur, wie sie es immer nennen. Ich erkenne die Demokratie also nicht so an, wie sie im Moment besteht. Ich erinnere nochmal an die Kesselschlacht von Lützegrad am letzten Wochenende, ne? In dem Zusammenhang. Nur mal so. Diesen Roman Möseneder, der irgendwie sagt, so werdet aktiv, macht mit. Und diese Aufrufe, die finden wir in diesen Spielen immer wieder und auch in den ganzen sonstigen Veranstaltungen, die da drumherum passieren. Und als Feindbilder und Endbosse in diesem Spiel sind natürlich auch die Feindbilder, die Neuen Rechten auch so hat quasi drin. Das hier ist der Verwalter, ja, unschwer zu erkennen, wahrscheinlich Angela Merkel. Auch ein klassisches Feindbild, öffentlich-rechtliche, hier in Person von Jan Böhmermann. Das ist George Soros, ein Unternehmer aus Ungarn mit jüdischem Hintergrund, der auch in den ganzen neurechten Kontexten immer wieder bemüht wird und immer wieder als Bild dafür genommen wird, dass angeblich eine jüdische Weltelite irgendwie die Welt kontrolliert. Aber weißt du, bei George Soros ist es halt auch so, ist ein Milliardär, der Stiftungen geschaffen hat, die politisch aktiv sind, bei denen du wortwörtlichen Charaktereignungstest machen musst, weil du damit Rückzüge auf die politische Gesinnung machen kannst, wo der wortwörtlich danach aussieht, ob die Leute politisch so gestrickt sind, wie sie gestrickt sind, damit die politische Reinheit und Hegemonie innerhalb der Stiftung für lange Zeit gegeben ist. Wortwörtlich Charaktertest mit neuen Leuten macht, die eingestellt werden. Ja, das ist eine gute Stiftung, also, gut unterstrichen. Also ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass er halt als ungewählter Milliardär Einfluss auf Politik in angeblich demokratischen Ländern nimmt. Ja, und die haben das ja in ihrer Phase auch. Bei denen sind es die Kochbrüder, bei denen ist es Trump, bei denen sind es tausend andere Leute, die Geld haben. Peter Thiel, irgendwer, kennt ja, ihr genau, es gibt für jede Thiel. Richtung einen Milliardär. Für egal, welchen politische Richtung du dich entscheidest. Es gibt Gelder, die du abrufen kannst von reichen Leuten, die sie dir geben, wenn du halbwegs kompetent bist. Also, ja, und der Lindner hat mit Porsche telefoniert. Er hat mit Porsche telefoniert. Ja, so ein Scheiß halt. Kriegst du von denen dann halt zu hören. Aber das ist natürlich alles keine Verschwörungstheorien, das ist Follow the Money und ganz gut aufpassen, was vor sich geht in der Welt. Wacht auf, Schlafschafe. Auch ein Feindbild, Leute, die aktiv sich gegen solche Erzählungen wehren, das ist unsere ehemalige Chefin Annetta Kahane. Wir haben also quasi auch irgendwie den Weg gefunden in diese. Nee, das war die DDR. Aber an sich hier von der DDR habe ich da gesehen. Spiele. Genau, und wie wir gerade schon gesagt haben, das Spiel ist glücklicherweise gefloppt. Trotzdem versucht Cult Games oder besser gesagt die identitäre Bewegung immer noch so ein Stück weit den Fuß in die Tür zu kriegen und macht alle paar Monate diese sehr unheimlichen Heimat-Jams. Ein Spiele-Jam ist eigentlich etwas, wo Spielentwicklerinnen sich ein Wochenende zusammenschließen und eine Idee pitchen. Das gibt es eben auch in rechtsextremen Kreisen. Und da werden dann so komische Spiele gepitcht wie der Jens Spahn-Simulator. Oder ein Spiel, wo wir als Supermarktverkäufer in den USA Menschen mit George-Floyd-Gesicht erschießen müssen. Ein anderes Spiel, wo wir Menschen aus dem Hambacher Forst von den Bäumen schießen müssen. Oder ein Spiel, wo wir mit einem Killdozer durch die USA fahren und die Zentralbank in den USA vernichten müssen. Also zutiefst rassistische und antisemitische Spieleideen, die so aber auch nicht finalisiert werden. Was? Antisemitisch? Wegen der Zentralbank. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ja, und genau. Mit was haben wir das denn hier zu tun? In dem gleichen Darf ich denn gar keine Kritik mehr am internationalen Finanzkomplex irgendwie äußern oder was? Sind wir uns nicht einig, dass der für den maximalen Druck im Kapitalismus verantwortlich ist? Hm. Also ich und der, nicht wahrscheinlich die Zuschauer und vielleicht auch Mitaffen nicht, aber ich und der sind uns doch einig, dass es eigentlich. Also man müsste die da oben doch kritisieren, wenn man was ändern will. Also ja, der will ja wahrscheinlich auch alle vom Sockel schmeißen, aber das ist ja dahinter der Aber gute fragt soziale er dann Staat, vorher, haben Sie jüdischen Hintergrund? Nee, das ist der gute soziale Staat von ihm, der ist das ja der gute sozialistische Staat. Wenn er die Leute macht, schubst, dann sind das, das halt Späne, die beim Hobeln halt fallen. Ja, genau, das hat dann nichts mehr mit nichts zu tun. Und danke, Chris, danke. Aber die Rechten sind wir, ne? Ja, ja, die alle weghobeln wollen, die uns nicht gefallen. Hm, ja, und in dem gleichen Stil, in dem er jetzt diese Sachen vorgelesen hat, hätte er seine Breitscheiße auch vorlesen können. Ja, da gibt es die Leute, die gehen ja in jedes Ding rein und dann machen sie eine Black Lives Matter Demo und dann machen sie hier Ukraine Demo und so weiter. Das ist genau dieselbe Kritik. Ne? Nur das eine findet er halt gut und das andere findet er halt scheiße. Und ich finde das beides scheiße übrigens. Ja, vor allem, wie die reagieren bei Zentralbankkritik. Meine Güte, es ist halt eine wichtige Institution, die ganze Wirtschaft ruinieren kann, dass da die Leute verschiedene Meinungen haben, was deren Handlungsempfehlung sein soll. Meine Güte, Alter. Ja, wir hören einfach auf Herrn Fratscher, der wird das schon erklären. Ich meine, wie viele Leute werden in den Selbstmord getrieben, wenn die Wirtschaft runtergeht, weil man die Finanzpolitik falsch macht? Da kann man schon wütend sein und so ein Spiel, wo man dann irgendwie die Zentralbank wegbombt oder sowas, meine Güte. Also. Das sind letztlich Versuche, Narrative der neuen Rechten, der rechtsextremen Szene in Spiele zu bringen. Und Cult Games und auch dieses Propagandaspiel Heimat, die Ja, aber ein Black Lives Matter-Ding irgendwie ist kein Weg, Narrative der linksextremen Szene in Spiele zu bringen. Ne? Das ist einfach nur das gute Gaming. Länder waren aber eben nur ein Beispiel dafür, wie Neonazis Gaming nutzen. Wir haben ja eingangs gesagt, die Spiele sind gar nicht so der zentrale Aspekt. Es sind eher Plattformen, es sind eher wenig moderierte Gaming-Plattformen, die hier relevant sind. Und wir wollen euch jetzt drei quasi Motive. Ja, jetzt geht es ins Eingemachte. Wir wollen euch sagen, wen wir noch mehr zensieren müssen. Mit das gute Gaming Einzug erhält. Näher bringen oder drei Hauptmotive der neuen Rechten oder der rechtsextremen Szene, warum sie Gaming nutzen. Einmal ganz plump, um sich zu vernetzen. Gaming-Räume sind häufig wenig moderiert und das nutzen eben auch Neonazis aus. Immer da, wo man ihnen nicht die Tür vor der Nase zuschlägt, nutzen sie diese Räume. Und das sehen wir zum Beispiel hier bei einem Talk der jungen Alternativen Bayern, die letztes Jahr öfter mal so Gaming-Abende gemacht haben, wo sie eben nicht nur zusammen zocken, sondern auch über politische Dinge sprechen. Auch sowas gibt es hier, rechtsextreme Server auf der Plattform Discord. Ihr seht hier eindeutig verfassungsfeindliche Symbolik wie das Hakenkreuz oder hier unten auch die schwarze Sonne. Von Menschen aus den USA, wo es nicht verboten ist. Die mittlerweile von Discord gelöscht sind. Aber sie entstehen immer wieder neu und sind halt eben ein Ort, wo dann Rechtsextreme ihre Theorien und ihre kruden Ansichten verbreiten. Anderes Beispiel, ja, hier halt die Gruppe Wagner, eine Fangruppe russischer. Aber es sind halt gerade auch alles amerikanische Profile gewesen und keine deutschen. Ich finde, das macht schon einen Unterschied, ob du solche Symbolik als Ausländer von einem Land, was die Nazis bekämpft hat, verwendest, weil du edgy bist, oder ob das hier von Deutschen getragen wird. Ich finde, das macht einen großen Unterschied in meinen Augen. Ja, du also, kannst halt auch die gleichen Beispiele bringen mit den halt grauen Wölfen, du kannst es bringen mit irgendwelchen Antifas. Ja, ganz alles bringen. Rechtsextreme, die es auch schon vor der Invasion der Ukraine gegeben hat, die aber gerade innerhalb der Ukraine-Invasion extrem an Mitgliedern und Mitgliederinnen Zulauf bekommen hat. Mittlerweile auch wieder gelöscht, aber sie entstehen quasi immer wieder neu und bauen auf Steam ihre neuen Gruppen auf. Echt, das hier ist so das traurigste Beispiel. Meinst du das ernst? Mitgliederinnen? Meinst du das wirklich ernst? MitgliederInnen. Ach ja. Inklusiv. MitgliederInnen. Setzung auf Gaming-Plattformen, das ist der Anti-Refugee Club. Der Anti-Refugee Club war eine Steam-Gruppe, in der sich der OEZ-Attentäter von München mit anderen Rechtsextremen ausgetauscht hat. Der Attentäter hat letztlich dann ja aus rassistischen Motiven 9 Menschen in München umgebracht und das behauptet ihr. Du meinst Ali Sonbuli, der so sehr von seinen Mitschülern gequält wurde, dass er durchgetickt ist. Ja, der hatte vielleicht irgendwie rechte Tendenzen, aber das, was ihn zum Durchticken gebracht hat, war eben nicht das, so wie es aussieht. Und auch andere Rechtsextreme waren in dieser Gruppe aktiv, die wiederum dann Anschläge in den USA gemacht haben. Obwohl quasi die Informationen in der Gruppe noch einsehbar waren, die Rechtsextreme die wiederum dann Anschläge in den USA gemacht haben. Meint er mit Gruppe vielleicht 4chan? Dass die alle mal auf dem Imageboard waren? Oder meint er eine Steam-Gruppe? Hat er wirklich sind die in dieser Steam-Gruppe gewesen? Diese Steam-Gruppe, okay. Meint er wohl. Das war mir bisher nicht bekannt. Das Anschläge, Detail. Aber ja auch ein Anschlag in den USA auch überhaupt nicht durch sämtliche Medien geht. Ja gut, er meint wahrscheinlich, dass die christliche Kirche, die man nicht mehr sagen soll bei YouTube, ach, gibt ja auch neue Regeln, ne? Bei YouTube fällt mir gerade mal so dabei ein. Okay. Fluchen soll jetzt mehr zu Restriktionen ab 18 führen und so. Also da sehe ich uns auch schon betroffen, so ein bisschen. Na, Scheiße! Kein Wort ist illegal. Genau. Perfekt nochmal. Fördert, was ihr feiert, die zerschmettert, was ihr schadet. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ah, fuck. Die Extreme haben ihre Anschlagspläne ausgetauscht, haben ihre Ideologie ausgetauscht. Das war alles recht offen einsehbar und demnach auch eigentlich verhinderbar. Ja, aber das Ding ist aber auch, solche Leute, die hardcore extrem in ihrer scheiß Birne sind, es ist 100-mal besser, wenn die sich in einer Gruppe treffen, mit untereinander austauschen und dumme Grütze miteinander chatten, wie wenn die den ganzen Tag noch mehr sich in ihre Ideologie einbohren. Also wortwörtlich, oftmals fehlt diesen Menschen einfach nur irgendwie ein sozialer Kreis, wo sie sich in Sofa-Atmosphäre unterhalten können, und die brauchen eher so einen kleinen Clan, so eine kleine Gruppe, und diese komischen Extremzeichen sind sozusagen dann ein Treueschwur, weil du dich, wenn du dich dann zu denen bekennst, zumindest untereinander gut verstehst und die Gesellschaft hasst dich ja, und dann ist es hier so eine kleine schöne Gruppe und dann zocken die miteinander. Und mir wäre das viel lieber, wie wenn die Leute wirkliche Anschläge machen würden oder sich politisch organisieren. Also, sorry. Ja, die wollten bestimmt danach alle in die AfD eintreten, denke ich mal. Ne? Also, das sind nur Beispiele, die wir hier kriegen. Irgendeine junge alternative Gruppe. Irgendwelche Leute, die Anschläge verüben, auch alles sehr relevant und zueinander passend, ne? Also in deren Hirn. Ja. Genau, und ich meine, wenn man schon mal vernetzt ist, dann geht es auch wieder. Ich meine, das ist wie bei Sekten. In der Sekte sagst du, ja, die Erde ist 200 Jahre alt, und dann wirst du dafür vorgeführt in der normalen Gesellschaft, aber deinem anderen Sektenmitglied ist es sehr viel wert, dass du diesen Blödsinn sagst und sozusagen Feuer von der normalen Gesellschaft auf dich ziehst. Und das ist dasselbe Prinzip hinter oftmals so extremistischen Ideologien, wenn sich die Leute dann treffen, die suchen nach guten Freunden und nicht unbedingt nach einer politischen Ideologie, in der sie sich zum Ausdruck bringen möchten. Aber wenn sie sozusagen keinen Anschluss irgendwo finden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich radikalisieren und was machen, wie wenn sie miteinander die ganze Zeit chatten und dann zwei Bier trinken und abends ein Ballerspiel spielen. So, aber das muss man ja Leuten von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich seit Jahrzehnten mit Rechtsextremismus beschäftigen, ja nochmal erklären. Also man kann das in Extremismus, also in Deradikalisierungsfachbüchern wissenschaftlich nachlesen. Also meine Fresse, Leute. Ah, es tut weh. Ja, wenn man sich dann vernetzt hat, dann geht man jetzt zum Volkslehrer, ja, oder wie? Ja, um diesen Aufruf irgendwas zu tun. Leute zu mobilisieren, die müssen ja bei der Stange gehalten werden. Das macht ja auch irgendwann keinen Spaß, wenn man nur zuguckt, sondern man muss auch aktiv werden. Erstmal aktiv werden hier mit einem E-Sport-Turnier. Das ist hier die Facebook-Gruppe vom Volkslehrer-Freundeskreis. Der Volkslehrer ist ein rechtsextremer YouTuber. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr auf YouTube, aber auch immer noch wieder im Videos machen und auf Demos unterwegs. Und die rufen hier halt auf, mal ein E-Sport-Turnier zu machen. Hier haben sie sich verabredet, mal StarCraft 2 zu spielen, weil da kann man sich ja auch irgendwie so gut treffen und wieder die Aktivität irgendwie erhöhen. Und dann wieder auch so ganz klassische Aufrufe. Das ist hier wieder auch auf Steam. Wir suchen dich, komm zu uns, mach mit, ich verteidige dein Heimatland oder irgendwelche Aufrufe in der Richtung gibt es immer wieder. Denn es braucht natürlich irgendwie eine Begründung, diese Gewalt auszuüben. Und die Begründung ist eigentlich immer eine wahrgenommene... Der Planet stirbt. Ah, nee. Falscher Stream, sorry. Bedrohung. Die wird hier was, aufgebaut. Was? Was war das da gerade auf dem Ding? Da stand irgendwie, die sollen kommen auf den Discord und dann soll es. Und das Ganze wird wahrscheinlich etwas gegen Autismus gehen. Okay, was also, das soll also, das soll ich euch jetzt abnehmen. Das Recht, sich mit diesem Text auf Steam zum Reden von irgendwas und dass ihr das entweder nicht selber gemacht habt, oder nicht nachgeprüft habe. Es wird mal Zeit für ein paar Gegenangriffe. Das Ganze wird wahrscheinlich etwas gegen Autismus gehen. Was? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Profile must reporten. Okay. Liebe in den Kommentaren da lassen. Auch wieder was Linke nie tun würden, ne? Irgendwen must reporten. Gar nicht. Oder hasserfüllte Kommentare irgendwo drunter schreiben. Mm-mm. Auch gar nicht in Gruppen. Es gibt auch gar nicht so Meldemuschi-Gruppen auf Twitter, die Listen führen und versuchen Leute irgendwie... Das Geile ist, wir haben Facebook-Gruppen von Linken, die Mars reporten, die dafür Grimmelpreise gewinnen. Ja. Und hier haben wir irgendwie Polen. Was war das? Wir sind hier oder ich bin hier oder so, ne? Ja, genau. Also... Es ist halt auch ein Schmier und Herr. Ja, oder halt Reconquista... Internet. Ja, genau. Üben und die Begründung ist eigentlich immer eine wahrgenommene Bedrohung. Die wird hier dann aufgebaut. Und dann haben wir aber auch solche Sachen. Wieder Metapolitik. Ja, die wird von euch gerade aufgebaut, die Bedrohung. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt nicht nur in dem Sinne, dass man den öffentlichen Diskurs verschiebt, sondern auch in dem Sinne, dass man seine eigenen Erzählungen, Narrative und auch Memes quasi verbreitet. Reed Siege ist so ein Ausruf geworden, der sich auf Steam ganz viel findet. Das ist der Aufruf, das Buch Siege zu lesen. Das ist eine Sammlung von Texten von einem Neonazi aus den USA, wo eine Anleitung drin steht, wie man so als Lone Wolf quasi sich zur Wehr setzt gegen die Gesellschaft. Dann finden wir aber auch und da haben Sie zwei fucking Profile gefunden, oder was? Zwei? Ist das, letztes Jahr war es nur eins und das ist jetzt der Hinweis, dass es verbreitet, oder was? Ja, es hat sich verdoppelt. Ja, hast du eben. Aufgepackt? Wahnsinn, Wahnsinn. Zwei Profile, die zum Lesen eines Buches. Ich habe es jetzt vorhin schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Ja? Damit habe ich auch schon zweimal zum Lesen eines Buchs aufgerufen. Und geh in den Wald. Ja, genau, das nehme ich im Buch, lest du bitte nicht, was du da... Average Atheist, die kriegen da kein Geld für ihren Auftritt. Nee. Die bekommen ein Eintrittsticket für die Republika, warmen Händedruck und ein paar Becher mit Sekt im VIP-Bereich. Und Einfluss natürlich dadurch. Ne? Ja. Also wird man da wieder einberufen überall. Ich meine, die Antonius brauchen wahrscheinlich keine keine großen PR mehr machen. Die sind ja eigentlich schon überall bekannt und werden immer gerne genommen, um irgendwas zu Faktenchecken oder so. Ja. Und was eigentlich nochmals, welcher von denen das damals war, als du da unter den Siegel geraten bist? Weil das war ja auch so ein Artikel, wo du Gamergate beschrieben hast und der dann so ein Experte von der Amadeo-Antonio-Stiftung das dann widerlegen durfte. Ich weiß nachher auch noch einer von den beiden da war. Müsste ich selber nachgucken. Screenshots, Bilder, die irgendwas mit Gaming zu tun haben. Und hier gibt es quasi einen Screenshot von Fallout New Vegas und da wird aufgerufen, doch mal zu gucken, was es denn mit den Protokollen der Weisen von Zion auf sich hat. So eine super alte antisemitische Hetzschrift. Genau. Ja, und dann, die Protokolle von den Weisen von Zion, das war eigentlich eine Satire-Schrift gegen Napoleon, die vom russischen Geheimdienst gefälscht wurde und auf Juden umgeschrieben worden ist. Aber ich meine, wie also hoch es ist waren denn, wieder mal die Russen. Also ich würde gerne wissen, wie hoch der Wirkungsgrad dieses Memes ist. Wie hoch ist der Wirkungsgrad? Wie viele von 1000 Leuten, die das Meme sehen, googeln danach die Protokolle der Weisen von Zion? Und wie viele landen dann nicht auf irgendeiner Seite, wo steht, das ist eine ganz beschissene Fälschung, von der man über die Finger lässt? Also wie funktioniert das in deren Welt? Wie funktionieren die Automatismen, die gar nicht existieren können? Und progressive, alles ist toxisch, ne? Aber sowas hier ist dann irgendwie, hat dann irgendwie einen riesen Einfluss. Aber selber ist alles irgendwie toxisch und das können wir auch von früh bis spät erzählen und das wird überall nachgeplappert. Und das ist aber keine Weltverschwörung. Nee. Auch schon hatten, Roblox. Hier ist eine Roblox-Karte, für alle, die vorhin nicht da waren. Roblox ist eine Plattform, auf der man selber auch Spiele bauen kann. Und hier hat jemand sich entschieden, mal das Attentat von Christchurch nachzubauen. Und das ist eigentlich nochmal ein bisschen kritischer, weil Roblox ist eine Plattform, die sich hauptsächlich an so 9- bis 12-Jährige richtet. Ja, das ist kritisch. Nicht kritisch ist, dass Kinder da systematisch nach besten psychologischen Gesichtspunkten gemolken werden wie Kühe. Aber das nur am Rande. Ja, die verstehen das natürlich auch mit dem Christchurch. Ne? Das verstehen die total. Ach, haben die ja die Kenntnisse für. Zu einer anderen Plattform, die größte eigentlich, wenn es im Bereich Gaming ist, Steam. Steam ist die Plattform, wo man hingehen kann, wo man fast alle Spiele finden kann, wo auch super viele Leute sind, 132 Millionen Spieler pro Monat, 27,4 Millionen gleichzeitig online, richtig, richtig viele Leute und richtig viel, was an Gaming dort passiert, und wir finden dort mega viele Modifikationen von Spielen und ganz viel Hass in diesen Netzwerken und Communities. Was wir aber selten sehen, ist Moderation. Kann damit zusammenhängen, dass diese Millionen von Steam-Spielern nur 26 Moderatoren gegenüber sitzen, davon die Hälfte ehrenamtlich. Vielleicht hat Steam eine super AI, die das irgendwie rausfiltert oder so. Wir sehen es aber nicht so richtig. Wir sehen ganz viele Profile, die SS-Hitler heißen oder irgendwelche sonstigen Namen haben von Nazi-Größen. Wir sehen Leute mit diesem HTN-Clan-Tag, das heißt Hang the N-Word, genau. Solche Leute finden wir ganz viel. Wir finden aber auch Leute, die sich dann nach Attentätern benennen, die wirklich so eine kleine Verehrung aufmachen für Leute, die gerade Menschen umgebracht haben. Und hier sehen wir den einen, der sich nach dem Buffalo-Attentäter benannt hat. Und viele von diesen Profilen sammeln sich dann eben in rechtsextremen Gruppen auf Steam. Wir hatten eben schon ein, zwei Beispiele. Das hier ist eine weitere, das Sturmlokale, so eine klassische rechte Wehrmachts-Fangruppe, die es auf Steam gibt, wo dann so Leute aktiv sind wie der Teutone oder das Blitzmädel oder SS-Schutzstaffel. Das sind eben die AdministratorInnen in dieser Gruppe. Es gibt auch Gruppen wie die hier, die Gruppe Germania, die sagt, wir sind der deutsche Widerstand, es aber eben nicht gebacken kriegen, das Wort Widerstand richtig zu schreiben. Okay, 200 Mitglieder, ja. Ist wie viel gegen wie viele Deutsche? Ah ja, gut, das war wieder die Frage. Gut, ist eine deutsche Gruppe. Ja. 200. 29 im Chat. Ja, aber ich meine, wenn das in Deutschland ist und wenn die da in der Gruppe irgendwelche Symbole zeigen, dann hast du ja eine Handhabe. Also, Ansonsten. Und vor allem das, was er angesprochen hat mit der Moderation, dass da nur 29 Moderatoren sind. Also, ich bin auf einem Investoren-Newsletter und es gibt einige Startups, die, deren einziges Produkt Moderation per API ist, die auf jede Community draufgeschaltet werden kann, die Geld in den Arsch geblasen bekommen im dreistelligen Millionenbereich, mehrere. Keine Ahnung, also Steam kann easy wahrscheinlich für einen Mietbeitrag pro Monat verschiedene Zensurmaßnahmen einkaufen. Wobei ich auch glaube, also, dass er jetzt hier auch wieder Sachen miteinander vermischt. Ne? Also eben hat er hier irgendwelche Beispiele gehabt, das ist eine Gruppe, das ist eine andere Gruppe. Hier zeigt er jetzt nicht, wie viele das sind. Oder hier sind es 184, steht da. Und da hat er sich jetzt natürlich irgendwelche rausgepickt und ich meine, klar, das hat dieses eiserne Kreuz irgendwie. Aber ja. Ja, ich würde gerne mal die Gegenprobe machen. Also wie viele gibt es zum Beispiel, die sich dann irgendwie Dschihad irgendwas nennen? Oder ja, ich hatte ja mal nach diesen grauen Wölfen geguckt, ne, als damals diese Doku da rausgekommen ist. Und das war auch alles so in dem Bereich. Ja, was ein Wunder, es gibt Extremisten in jeder Gesellschaft, auch die Unappetitlichen. Ja, die sagt, wir sind der deutsche Widerstand, ist aber eben nicht gebacken kriegen, das Wort Widerstand richtig zu schreiben. Und wir sehen das perfide, es sind in etwa 300 Leute in dieser Gruppe. Wir können direkt auf Chat beitreten klicken und eben mit gerade 29 Leuten uns in dieser Gruppe austauschen. Das ist wieder der Punkt Vernetzung und Mobilisierung, ein ganz großer. Auch solche Dinge... Ja, Mobilisierung für was? Sich da auszukotzen auf irgendwelchen Online-Plattformen. Du sagst doch selber, diese Leute können noch nicht mal Widerstand schreiben. Früher haben sich die Leute zu irgendwelchen Jahrestagen an Gedenksteinen oder Gräbern getroffen. Es gibt diese Idioten. Da ändert jetzt Steam nichts dran. Und ich... Das sind ganz traurige Vollidioten. Ah, ich bin jetzt mal auf Steam. Ich guck mal, was gibt's denn so für Gruppen? Oh, SS-Angriff. Da muss ich mal beitreten, mal probeweise. Vielleicht haben die ja politische Tipps für mich, wie ich mich als Mensch weiterentwickeln kann. Oder was? Ich meine. Dinge sehen wir auf Steam, rechtsextreme Modifikationen. Es gibt auch einige rechtsextreme Spiele auf Steam, die sind aber eben nicht so präsent wie zum Beispiel Dinge wie das hier. Eine Modifikation, also ein Fanprojekt von Fans gebaut für das Spiel Company of Heroes, wo wir dann auf einmal die Waffen-SS als vermeintlich legitime Fraktion in einem Strategiespiel spielen. Und sowas sehen wir leider sehr häufig, gerade in Spielen, die eben den Zweiten Weltkrieg behandeln. Das ja, ist also, weil die war ja am Zweiten Weltkrieg praktisch nicht beteiligt. Ja, die SS, ja, das ist ich, keine Ahnung. Ja, das ist ja auch geil. Das ist so ein Argument. Ja, bei dem Ding, da könnt ihr noch nicht mal davon ausgehen, dass die Leute, die das gebaut haben, überhaupt überzeugte Nazis sind. Oder Deutsche. Dass ihr überhaupt zuständig seid für die. Ihr könntet bei Steam jetzt sagen, hier, das verstößt gegen deutsche Gesetze. Das darf in Deutschland nicht angezeigt werden. Die Handhabe hättet ihr. Und da ist es fraglich nach den letzten Urteilen, ob das wirklich so ist. Rassistischen, antisemitischen Modifikationen gibt, aber es gibt zum Beispiel auch für Garry's Mod diverse Vernichtungslager-Modifikationen, es gibt eben für auch sehr populäre Spiele rechtsextreme Modifikationen. Diverse, also dann auch Kids. Zwei oder so, ja. Edgy Kids gibt es halt vor allem. Ich meine, schon dieser KZ-Manager damals waren irgendwelche Edgy Kids, also Watch Hells. Und wir haben jetzt ja eben schon gehört, auf Steam sind nur 26 ModeratorInnen aktiv, die sich sozusagen mit diesem ganzen Kram beschäftigen müssen oder eben auch nicht. Das sehen wir an einer kleinen Erhebung, die wir nämlich hier gemacht haben. Da haben wir einfach mal ganz viel gemeldet. Ganz viele eindeutig verfassungsfeindliche Profile haben wir gemeldet und haben gesehen, es passiert eigentlich gar nichts. In den meisten Fällen passiert relativ wenig. Hey, ohne Spaß, ihr habt doch euer Drecksnetz.dg durchgelobbyt mit eurem Heiko Maas. Warum verwendet ihr das nicht? Warum nehmt ihr irgendwas, was meldet ihr da? Ihr könnt es via Netz.dg melden. Dafür habt ihr doch gelobbyt. Kennt ihr eure eigenen Gesetze, die ihr verabschiedet habt, nicht? Von einem Kack-Think-Tank. Ja, das Sorry, kann Alter. Ja sein, dass er auf den Netz.dg-Button da gedrückt hat, weiß ich ja nicht. Das bedeutet ja nicht, dass sofort alles gelöscht wird. Das ist ja gerade das Ding. Aber man hat Millionen Strafen umgesetzt ins die Gesetz. Die behaupten das ja jetzt natürlich, dass das alles ganz eindeutig ist oder so. Das kann ja kein Mensch prüfen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Steam sagt, 50 Millionen, weil wir ein paar SS-Runden nicht löschen wollen. Das zahlen wir jetzt mal locker. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also, dass da nichts weggelöscht wird. Also, ich, keine Ahnung. Ja, das ist ja eh ein Witz mit dem NetzDG. Die offensichtlich strafbaren Sachen, die es ja so auch nicht gibt halt. Wenn man auf Steam meldet, nämlich in 71% der Fälle, hat Steam einfach mal gar nicht reagiert. Ab und zu wurde mein Bild geändert, ab und zu wurde mein Name geändert. Meistens haben wir aber eben gesehen, dass nichts passiert ist. In ganz wenigen Fällen wurde mal was gelöscht. Allerdings muss man Steam so ein bisschen in Anführungszeichen zugute halten, dass wenn Druck dahinter steht, passiert auch mal was. Das mutmaßliche Profil des Buffalo-Attentäters, der auch auf Steam aktiv war, der Discord-Server hatte, wo er seine Manifeste veröffentlicht hat, der auf Twitch gestreamt hat, das Profil von ihm wurde noch am gleichen Tag gelöscht und auch einige... Ja, mit Druck geht es schnell, ne? Und das wollen wir auch so haben. Wir wollen immer schön Druck haben. Wir wollen das immer so haben, wie wir das haben wollen. Und es ist alles schön schwammig. Ja, ihr sagt mit Druck, man könnte auch sagen mit konkreten Dingen, die es vielleicht auch braucht für sowas. Wo man vielleicht auch nicht irgendwie sagen kann, so, nee, das, wir müssen einfach auf uns hören, dass wir entscheiden, so. Und zum Beispiel dieses Beispiel mit dieser Abkürzung. Es kann ja 1000 Bedeutungen haben, irgendeine Abkürzung. Ist ja nicht gesagt, dass es das bedeutet, was ihr sagt. Das mag vielleicht in dem Fall stimmen, aber kannst du nicht einfach so sagen, 3 Buchstaben nacheinander sind jetzt generell verboten. Also. Einige von diesen nachahmenden, glorifizierenden Profilen, die wir eben sahen, wurden auch gelöscht. Ähnlich auch wie beim Christchurch-Attentat, da ist es aber langsamer passiert. Eigentlich wollten wir euch jetzt hier noch ein paar Handlungsempfehlungen zeigen, was man gegen Rassismus und Rechtsextremismus im Gaming machen kann. Wir sind aber relativ knapp bei der Zeit. Ich würde aber sagen, wir erwähnen sie nochmal, oder? Ja. Willst du starten? Genau. Wir haben jetzt gerade gesagt, melden ist nicht immer so super mit Effekt verbunden. Trotzdem ist es total wichtig. Es ist nämlich wichtig, erstens auch aufzuzeigen, dass dieses Problem da ist und dass Leute das Problem auch wahrnehmen. Also wenn ihr schon nicht meldet, weil ihr hofft, dass es löscht. Ja, da steht hier Einführung unserer neuen Richtlinie gegen hasserfülltes Verhalten und Belästigung. Wir wissen, dass viele Menschen auf Twitch, vor allem Frauen, Mitglieder der LGBTQIA und BIPOC-Community leiden. Ja, das wisst ihr genau. Und deswegen gebt den Leuten Macht. Wird dann wenigstens, um die Statistik zu füttern. Das hilft uns dann, wenn wir mit Leuten argumentieren, warum man mehr tun muss. Und wenn ihr die Energie dazu habt, und ich hoffe, ihr habt sie alle, dann bringt euch ein. Leistet Gegenrede, wenn ihr irgendwas... Ja, machen wir immer wieder gerne. Gern geschehen, ja. Herr Hong. Ja. Seht in den Chats, in den Foren, wo auch immer, auf eurem Discord-Server, was, wo auch immer ihr unterwegs seid in den Gaming-Bereichen, wenn da Leute gehatet werden oder irgendwelche antisemitischen oder rassistischen Memes oder was auch immer geteilt werden, dann sagt einfach was dagegen. Muss nicht super viel argumentiert werden, es reicht oft einfach zu sagen, das geht hier nicht. Unterstützt Betroffene, Leute, die gerade den Hass abkriegen. Manchmal ist es total hilfreich, wenn die dann von euch ein Like kriegen für eine Antwort, die sie da drauf machen. Oder wenn man eine DM schreibt, so, ey, ich habe gesehen, du kriegst gerade hier voll viel Hass ab, ich finde das voll kacke und bin solidarisch mit dir. Das gibt den Leuten richtig Auftrieb. Und das hilft total krass, so einen Shitstorm dann zu überleben auch. Das sehen wir zum Beispiel an dem Beispiel hier. Hier wird eine Streamerin in ihrem Twitch-Chat rassistisch beleidigt und sagt dann, oh, a white cock appeared. Damit meinte sie nicht den Hahn, aber ihre sehr coole Community hat dann immer diesen Hahn-Emoji in den Chat gespammt, wenn was Neues Rassistisches quasi aufgeploppt ist, um es aus ihrem Sichtfeld zu verbannen. Ein anderer Tipp ist, das hatten wir auch im Vortrag eben, spielt selber Spiele, guckt euch die Plattform an. Wir haben jetzt ganz viele negative Beispiele betrachtet. Trotzdem sollten wir eben nicht annehmen, dass Rechtsextreme in der Gaming-Kultur die absolute Mehrheit sind, da sind sie bei weitem nicht. Es ist eine Minderheit. Gaming-Kultur ist total etabliert in Deutschland und es sollte uns eben auch nicht wundern, dass auch Neonazis zocken. Sie nutzen diese Plattform, wie wir gesehen haben, aber eben sehr strategisch. Gleichzeitig ist es wichtig, sogenannte Serious Games auch gerade dann zu spielen, wenn man noch nicht so viel Ahnung von Gaming hat oder nicht so viel mit Gaming am Hut hat. Ja, aber ich finde, sie nutzen diese Plattformen strategisch. Also wir haben Heimatdefender gesehen, das nie erschienen ist. Wir haben ein altes C64-Game gesehen, das mit Plattformen nichts zu tun hat. Dann haben wir einen Haufen gute Beispiele aus eurer Sicht gesehen. Und danach haben wir ein paar Screenshots gesehen. Ja, und dann auch Communities, wo irgendwas passiert. Ihr könnt auch Tabletop-Simulator da spielen in ihren Communities. Also. Ja, also das war mir jetzt nicht genug, als dass ich daraus jetzt dieses Urteil fällen könnte, dass er gerade irgendwie gefällt hat, aber gut. Aber das an der Seite ist auch schon wieder gut. Diese Aktiven da mit der einen, mit ihrem rechte Symbole-Buch. Rechte Symbole, ja, müssen sie erkennen. Rechte Gefühle ist doch das viel bessere Buch. Ja, Grüße gehen raus an Simon. Ich weiß nicht, vielleicht hate-watcht Simon uns heute wieder. Hallo Simon. Hallo Simon. Ich meine, guck mal, Serious Games, warum solltest du das an Leute schillen, die sich mit dem Gaming nicht so gut auskennen? Das ist wie irgendwie, keine Ahnung, Brokkoli schillen. So, ich, keine Ahnung. Die meisten Serious Games sind scheiße langweilig. Ja, ja, das da an der Seite war auch so ein Ding, das hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Das ist auch wirklich nur so ein, ja, lern die drei Rechten kurz irgendwie kennen. Und dann... Spiele in pädagogischen Kontexten nutzen. So, Kleiner, und jetzt stellst du dir vor, dein Lehrer ist diese Schildkröte und dann springst du von oben auf den drauf, dass der aus dem Panzer rausflutscht. So habe ich das auch immer gemacht. Solche Dinge hier spielen. Hidden Codes von der Bildungsstätte Anne Frank. Gerade für die Lehrerinnen von euch interessant, die mit ihren Schülerinnen über moderne Neonazi-Codes sprechen wollen. Das kann man auch zusammen im Schulunterricht spielen. Oder hier, To the Darkest of Times, ein Spiel, in dem die Widerstandsgruppe Nationalsozialismus... Das Spiel, was ich vorhin meinte, wo die Leute irgendwie, die Widerstandsgruppe, und man kann es nicht gewinnen, glaube ich. ...spielen. Es gibt, glaube ich, auch morgen hier einen Talk auf der Republika zur Erinnerungskultur in Games, wo auch eben über das Spiel gesprochen wird. Würde ich euch sehr empfehlen, hinzugehen. Und als das wollen wir doch alle haben, Zeit, oder? Wenn wir Spiele spielen, an die schrecklichsten Tragödien der Weltgeschichte erinnert werden, Tod ja. und Vernichtung vor Augen geführt. Ja, und es ist ja auch nicht also, so, dass ein Spiel, wie hieß das? Ach, das mit dem in der Wüste. Na fucking. Jetzt fällt mir nicht ein von dem deutschen Studio. Dieses, wo du diese Soldaten spielst, die nach in zerstörtes Dakar. Nee, nicht Dakar. Doha oder irgend so was kommen und da dann halt in so einer Wiederauflage von Heart of Darkness praktisch Apocalypse Now halt da sich durch die Stadt kämpfen und da siehst du ein paar Sachen halt mal anders als in einem Shooter sonst halt. Ich sag nur weißes Napalm oder nee, weißes Phosphor. Uff. Also da wird das aber benutzt, auch ohne diese Aufdringlichkeit. Du spielst einfach einen Shooter und irgendwann erwischst du dich halt dabei zu hinterfragen, was du hier eigentlich machst und wessen Befehle du befolgst. Ja? Ach, wie hieß denn das? Das fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Oh. Mit Haltung. Wir haben so viel Haltung. So Spec Ops The Line, danke 13 Dead Ghosts. Spec Ops The Line gibt's für einen Pfifferling. Gibt's das immer wieder im Sale. Und ich finde, das ist eine Erfahrung, die sich dann, wo ich dann sagen würde, okay, hier ist das Serious Game so gut gemacht, dass ich die Botschaft halt mitnehme, wie es früher halt auch Kunst gemacht hat, wenn es eine Botschaft transportieren wollte. Es hat erstmal gute Kunst geschaffen und die Botschaft hat sich dann mehr oder weniger von selber gefunden, weil der Künstler in diesem Kunstwerk abgebildet war. Heute sind Filme, werden von Komitees gemacht und Leuten, die irgendwie halt nur Zahlen sehen. Bücher werden von Arschlöchern gemacht, die auf jedes Wort gucken und einen Sensitivity-Reader brauchen und so weiter und so fort. Wie soll denn da noch echte Kreativität, wie soll denn da noch also wir haben den Brunnen eigentlich fast schon vergiftet für die echte Kreativität, wenn wir so weitermachen. Weil die Kinder lernen schon, du darfst das nicht sagen, du darfst das nicht sagen, du darfst den nicht mit deinem Bild irgendwie, wenn du das malst, darfst du den nicht so schwarz malen, der ist ja in Wirklichkeit gar nicht ganz so schwarz und irgend sowas. Ich finde das gefährlich, was wir hier machen. Ja, moderne Spiele sind keine Kunst, sondern ein Service, sagt Rainer Tentacle da. Auch mal danke auch an Rainer und andere Leute, die hier so einen Schraubenzieher hinter dem Bild haben im Zusammenhang mit den 10.000 Abos. Inzwischen ist ja nicht mehr so viel zu tun im Chat, aber eine Zeit lang war da ja echt mal auch deutlich mehr los und auch deutlich mehr Unsinn unterwegs. Das finde ich überhaupt sehr angenehm. Unseren Chat finde ich sehr angenehm, bis auf die Chinesen, die ab und zu einfallen. Und den ein oder anderen Argent-Provokateur haben wir da immer viel Spaß gehabt. Ja, das stimmt. Leisure Suit Larry ist ein gutes Sonst Game, vervielfältigt ja. sich eben dieses rassistische Weltbild. Das machen so wundervolle Leute wie Shuyoka, wo sie zum Beispiel hier mit ihrer... Mit Natascha Strobel was macht. Ja, das ist super. Total super. Und Natascha Strubel guckt wie so eine englische, in so einer englischen Sitcom, eine Darstellerin mit so einem Resting Bitch Face, weißt du, so. Okay, was hau ich dir gleich um die Ohren? Du Incel, du. Twitch-Community darüber spricht, ob es Sexismus in Deutschland gibt. Kleiner Spoiler, ja, gibt es. Oder die Leute von Game 2, das ist eines der größten Gaming-Formate in Deutschland, die einfach mal in einem 3 Minuten 7 Video erklären, warum Gendern für sie so wichtig ist. Weil sie unbedingt gerne nicht mehr die wichtigsten Leute sein wollen. Weil sie von Funk gerne Geld kriegen wollen, ganz einfach. Kann auch sein. Vakzina in-game, ich dreh durch. Gab es auch virtuelle Impfungen oder was? Ein anderes Beispiel, was ich ganz charmant fand, das war eine Impfaktion hier auf einem Rollenspielserver in GTA Online. In Brasilien nämlich. Da war nämlich die Impfquote noch relativ gering und dann haben einfach GTA Online Rollenspielserver gesagt, hey, wir weisen nochmal mehr auf das Thema hin und versuchen so die Impfquote nochmal zu erhöhen. Und als letzter Punkt, den wir quasi es auch riecht, noch mal ganz dick als ohne Spaß, dieses Online-GTA-Impfaktion. Irgendwie, das hört sich noch eine CIA-Aktion an. Ohne Spaß. Das war irgendein Geheimdienst, der irgendwie so Beeinflussungskampagnen online testen wollte und einfach nur in der Pandemie das dann als vorgegriffenen Grund genommen hat und das und danach geguckt hat. Ohne Spaß. Ich habe keinerlei Beweise für das, was ich gerade gesagt habe. Aber ich habe da so ein Gespür. Oh. Die GameStar hat letztens nach dem rassistischen Attentat von Buffalo eine sehr gute Kolumne darüber geschrieben, wie wichtig es ist, dieser lauten Minderheit von Neonazis nicht das Feld zu überlassen. Immer wenn nämlich solche Dinge passieren, wie rechtsextreme Anschläge, wo es irgendwie... Wie geil, jetzt sind's, am Anfang waren es Rechte, dann waren es Rechtsextreme, jetzt eben waren es schon Neonazis. Du scherst dabei auch jetzt auch dann wieder wahllos über einen Kamm, ne? Solche Äußerungen wie die, wie wir am Anfang gesehen haben, wo dann von der Gamer-Szene gesprochen wird oder eben von Meinungen, die Gaming sehr stereotyp darstellen lassen. Und das wollen wir nicht. Gaming ist sehr vielfältig, hat sehr viele positive Seiten, wie wir auch gesehen haben. Da steht, das wäre eine traurige Wahrheit. Also. Und die positiven Seiten sind lesbische Frauen, staubtrockene Spiele und Belehrung. Ja, und das sieht nach einem Hobby für mich aus. Also. Ja. Black Lives Matters und Transen und wir Schule. Schränken mal ein. Ja, nee, das ist zu böse. Wir schließen uns aber diesem Appell an. Es ist wichtig, diese laute Minderheit zu sehen, sich gegen diese zu positionieren. Nur so kann aus einer lauten Minderheit nicht eine laute Mehrheit werden. Vielen Dank. Wir sind schon durch. Wir sind, glaube ich, eine Minute früher fertig. Ein bisschen. Unverpixelter Hass. Ja, nichts zu danken, Leute. Und das habt ihr bezahlt, wenn man dran denkt. Und wenn ihr noch Fragen habt, wir sind unten noch am Stand der Amadeo-Antonio-Stiftung heute und morgen sehr breit aufgestellt, weit vertreten. Ihr könnt aber auch in unsere Broschüre Unverpixelter Hass gucken. Da haben wir all das, was wir heute erzählt haben, nochmal deutlich detaillierter aufgeschrieben. Dankeschön. Danke. Unten am Stand der Amadeo-Antonio-Stiftung. Zur Erinnerung, die Republika, das waren die, die unsere Soldaten rausgeschmissen haben. Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung darf einen Stand natürlich haben, weil das sind ja auch die Guten. Ja, Alter, der Vortrag, der war schon echt hart. Also, ich keine Ahnung, ich komme da gerade nicht drauf klar und ich habe keinen Schnaps mehr zu Hause. Ich keine Ahnung. Tja, eben, stell dir mal vor, wir hätten heute den Herrn Hotzo geguckt. Den haben wir auch noch in der Pipeline. Der Herr Hotzo, der uns sagt, warum Cancel Culture total bescheuert ist. Darf ich da frei machen? Ich glaube auch, das mache ich lieber alleine. Ich habe das schon mal durchgeguckt und ich habe überlebt. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch wie vorher, aber... Aber ich wette mit euch, die Impfaktion, das war locker eine CIA-Operation oder sowas, irgendein Geheimdienst. Die haben auch mal die My Little Pony Community infiltriert. Es gibt echte Leaks, wo CIA-Operatives in dieser komischen Fetisch My Little Pony Community mit Leuten miteinander schreiben. Und keine Ahnung, die Furries infiltrieren und so eine Kacke. Also, stranger wird's nicht mehr. Furries infiltrieren, das Bild kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Toll. Ja, überleg mal, das ist jetzt ein richtiger, weißt du, du gehst zum CIA und du möchtest irgendwie Geheimdienstarbeit leisten und du sitzt am Ende an einem Scheißschreibtisch und du musst mit Furries schreiben, und um dein Land zu beschützen, und kriegst einfach auch nicht so einen richtig guten Lohn, weil Geheimdienstarbeit wird nicht so gut bezahlt, und die rekrutieren über Patriotismus, und da musst du mit Furries schreiben. Das ist dein Auftrag. Da bist du froh, wenn du mal eine Impfaktion in GTA machen kannst. Ja, aber ich hätte gern ein Bewegtbild gesehen, weil da gibt es doch, ich meine, die Brasilianer sind doch auch kein Volk von Traurigkeit, und es wird doch immer jemanden mit einer Schrotflinte in der Nähe von sowas geben. Oder? Ja. Also. Ja, ich habe es eben schon im Chat gesagt. Ich habe in letzter Zeit The Messenger gespielt. Sehr lustiges 8- bzw. 16-Bit Jump'n'Run mit absolut mitreißender Musik. Bin nicht rechts geworden dadurch, obwohl es aus, also mit japanischem Hintergrund, da muss man ja vorsichtig sein. Dann habe ich Assassin's Creed Origins endlich mal die Haupthandlung durchgespielt. Das hat mich auch jetzt nicht wirklich verleitet, dem Herrn Sellner zuzujubeln oder irgend sowas. Ganz komisch. Ich mache was falsch beim Computerspiele spielen. Ich habe in letzter Zeit viel Schach gezockt. Das hat Spaß gemacht. Schach? Ja, Schach, so richtig Schach, aber halt. Gegen Menschen. Gegen Menschen. Und also ich spiele halt mit meiner Tochter immer. Also, boah, ist sie schon so gut. Ja, die geht, gegen sie spielen kannst. Die geht ein- bis zweimal die Woche zum Schachunterricht. Ach komm. Ja. Die macht so richtig chinesische Kindheit. Ja, genau. Extremisten in Schachcommunities. Ja, ich sehe das. Können wir da vielleicht ein Panel? Welches dumme Wortspiel hätte die Broschüre? Schach dem Extremismus. Ja, ich habe heute den ganzen Tag Schach mit dem Kind gezockt, und meine Frau, die war in München und hat mit einem Venture-Kapitalist geredet, weil sie doch eine Firma gründet. Und ja. Also. Gamer sitzen alle in ihrem Keller, höre ich daraus. Ja. Ja, aber Schach macht echt viel Spaß. Also, ich, keine Ahnung, ich hätte es nicht gedacht. Also, oder keine Ahnung. Also. Oha. Ja, da habt ihr es. Geht in den Wald und spielt eine Partie Schach, würde ich sagen. Zockt mal wieder was Altes, sagt Rainer Tentacle. Dungeon Keeper, Populous, Prey, das Original, Dark Forces, Floyd und Day of the Tentacle. In den letzten 6 Monaten habe ich gespielt Dungeon Keeper, Populous, Dark Forces. MDK ist gut. Oh, eins MDK. Oder zwei? Oder beide? Beide. Da sagt doch schon jemand MDK. Ja, Black and White gibt es ja leider nicht wirklich. Ich hatte es mal als Box, ich depp. Kiss Psycho Circus kriege ich nicht zum Laufen. Eine Original-CD, die habe ich irgendwann weggeschmissen vor Frust, weil ich es nicht zum Laufen gekriegt habe. Civilization 2, aber nur auf Gottheit. Also höchste Schwierigkeit. Ja, wieder Angeber. Warhammer 3 halt auch. Das habe ich auch viel gezockt. Ich war halt so ein Autistenkind, so höchste Schwierigkeitsstufe. Ich spiele das jetzt so lange, bis ich es kann. Ich bin gespannt, wann deine Kleine dann anfängt, zumindest schon mal auf, was weiß ich, Prinz oder König, das Ding leer zu räumen. Das kann ja auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Nee, ich habe es ja eben auch nochmal hier reingepostet von wegen Retro. Ich habe eben nochmal diesen C64 Dreams Link gepostet zu dieser Kollektion von alten Spielen, die wunderbar kuratiert und mit Zusatzmaterial fertig gemacht ist. Ich poste es nochmal rein. Adilos sagt noch StarCraft 2, kann ich auch zustimmen. Also, ich finde, ich mag das Prinzip von Echtzeitstrategiespielen, aber ich war immer so einer, der sich gern einigelt und eine fette Verteidigung baut und dann irgendwann loszieht und dann Schlagabtausch und so. Und heute ist es ja nur noch Baureihen, dass du halt möglichst schnell weißt, was du richtig klickst und so. Und da hört es für mich dann auf. Ich finde immer so, ich bin eh so jemand, der am liebsten naiv spielt, sozusagen, der nicht sich übers Meta Gedanken macht oder, oder versucht da halt die super beste Taktik. Ich spiele halt lieber. Nein, ein Videospiel muss in Arbeit ausarten. Naja, ich weiß, Gefühl hast, du hast mir ja damals auch das Factorio damals geschenkt, aber Ja, das ist bei Factorio. Mir nie, weil das sich zu viel nach Arbeit anfühlt. Factorio ist einfach digitales Heroin. Ich keine Ahnung, Alter. Ich habe dieses Spiel, ich bin drauf hängen geblieben. Und dann habe ich es irgendwann aber nicht mehr gespielt, weil ich habe einfach, wenn ich es gespielt habe, dann irgendwie 10 Stunden am Stück gespielt oder so. Ja, und der trivialen 99 sagt lieber Pen and Paper Rollenspiel am Tisch spielen. Habe ich gerade gestern gemacht. Wir spielen eine Pathfinder-Kampagne im Moment. Ich spiele aber auch sonst alles. Cthulhu, Legend of the Five Rings, you name it. Ah, Factorio, Alter. Factorio, Civ, bisschen League of Legends, vielleicht noch Borderlands 2. Borderlands 2, echt. Mir ist das nach einer Zeit einfach zu repetitiv geworden. Ja, aber du musst während Borderlands Tetrapack-Wein trinken, dann wird's echt angenehm. Das Nebulous Fleet Command hat mir schon mal jemand empfohlen. Was ist auch du, 13 Ghosts? Da habe ich schon mal drauf geguckt. Ja, und ich, ja, so richtig, so große Bringer sind ja, kommen ja jetzt eigentlich nicht auf uns zu. Ich als alter Assassin's Creed Junkie freue mich natürlich schon ein bisschen auf Mirage. Wenn Ubisoft das noch rauskriegt, bevor sie kollabieren. Ascendancy, ja, Max Mustermann, Ascendancy mit den Alien-Planeten, wo man die verschiedenen Rassen spielt. Das ist so wie Civ nur im Weltraum, Alter. Richtig geiles Spiel. Von, wie hießen die nochmal? Factory, nee, Logic, Logicked, irgendwie so hieß das Spiele-Studio. Es gibt sogar noch die Webseite. Und Witcher 3 steht bei mir auf jeden Fall auch auf der Liste jetzt mit dem neuen Grafikpatch. Ja. Kommandos war auch gut. Und hin. Rainer, du empfiehlst Tales from the Borderlands von Telltale. Das war doch mehr oder weniger das Spiel, was ihnen auch mit das Genick gebrochen hat, oder? Und da waren doch auch so woke Leute dran beteiligt. Echt? Ich meine, ich habe das aus irgendeinem Bundle, aber muss ich mal reingucken. Ja, ja. Ich spiele nur Republika Simulator. Ja, du bist in Dark Souls 3 noch nicht weitergekommen. Ne? Nee, ich habe es noch nicht über den ersten Boss geschafft in Dark Souls 3. Nein. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Oh ja, Return to Moria mit HG, auf jeden Fall. Ich spiele auch super gerne mit meinen Kumpels hier das mit den Zwergen. Deep Rock Galactic. Das Moria-Ding wird ja wahrscheinlich so ähnlich werden. Gute Zeit. 10.000 Abos auf die nächsten 10. Dann ja, wenn jeder von euch morgen rausgeht und zwei Leuten sagt... Und zwei Leuten aufs Maul haut, können wir Fight Club endlich starten. Und dann müsst ihr danach mit euren Verletzungen Bilder auf Social Media posten auf Twitter. Ich bin Jacks zorniges Weltraumaffen-Abo. Hashtag Affenbande. Oh, das hätte was. Oh, nee, ich tue jetzt hier nicht zu Gewalt aufrufen, also bitte nein. Aber es hätte schon was. Da seht ihr die Vernetzung. Ja? Da ruft er zur Aktion auf. Hier, bei Minute 30. Ach du meine Güte, zu lang. Ja, macht's gut, schönes Wochenende. Fördert, was der Freie dient, zerschmettert, was ihr schadet. Allerdings lest knicklich, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert Mammon Magazin auf YouTube. Und geht in den Wald. Oh ja, auf jeden Fall. Und lasst euch jetzt kalt, zieht euch warm an. Nicht rauchen und so. Ne? Wisst ihr ja, die Regeln gelten. Keine Bäume gendern. Barfuß im Schnee im Wald laufen ist aber auch sehr angenehm. Oh ja, ihr könnt Kometen gucken, wenn bei euch die Nacht klar ist. Wenn ihr ihn findet. Haut rein, Leute. Danke für die gute Zeit. Ja, vielen Dank.